Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Was fällt dir da ein? Dass ich immer noch den neuen Bubble-Client mal runterladen wollte, mit dem das möglich ist. Okay, alles zeichnet auf. Das ist doch schön. Dann haben wir jemanden. Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung am 13.06.2013 hier im Mumble. Anwesende Vorstandsmitglieder sind Ali Cologne, meine Wenigkeit Jens Ballerstedt, Daniel Zahn, Frau Maja und die Sasa. Das Protokoll führt wie immer unsere liebe Claudia. Ich stelle fest, der Vorstand ist gerade eben beschlussfähig. Ich nehme an, ihr habt alle ganz, ganz fleißig das Protokoll vom letzten Mal gelesen und ich werde jetzt abfragen, ob ihr das bestätigen könnt. Ich fange oben an. Ali. Jawohl. Ich kann das auch bestätigen. Daniel. Ich würde mich enthalten. Frau Maja. Hm? Sasa. Jupp. Damit ist das Protokoll bei einer Enthaltung angenommen. Ich merke gerade, ich habe meinen Tätigkeitsbericht noch nicht eingefügt. Das sollte ich mal tun. Ansonsten sind die Tätigkeitsberichte wie immer dem Protokoll zu entnehmen. Ich füge meins gleich nach, sonst kommt jetzt so eine lange Pause. Das ist doof. Ja, also ich füge meins auch erst noch nach. Statistik ist ebenfalls dem Protokoll zu entnehmen. Wir kommen als erstes zu einer Wiedervorlage vom letzten Mal. Ticket Nummer 80669, ein alter Begleiter, die Parkplatzabsperrung der AV Pampa. Dazu hatte Steffi heute eine E-Mail an uns rumgeschickt, nicht wahr? Ja. Mit einer kurzen Erklärung, wie da der Stand ist. Und zwar die kurze Zusammenfassung. Die Steffi hatte kurz vor ihrer Niederkunft noch mit dem Absperrunternehmen gesprochen. Die sind sich nicht mehr wirklich sicher, wer der Auftraggeber war, ob die Halle oder wir oder wer dann überhaupt für die Kosten verantwortlich ist. Stellt sich also die Frage, dass nochmal der Vertrag gelesen werden muss und mit dem Veranstalter Rücksprache gehalten werden muss. Andreas hat sich da bis jetzt leider nicht weiter zu geäußert. Wer von uns würde mit der Halle mit nochmal Kontakt aufnehmen, damit wir irgendwie an diesen verdammten Vertrag rankommen? Wer würde sich da bereitwillig zu erklären, bei der Halle anzurufen? Soll ich das machen? Wer war ich? Claudia. Achso, wenn du magst. Ja, dann hat gerade eben Claudia, unsere Vorstandsfee, bereitwillig gesagt, dass sie mit der Halle Kontakt aufnehmen wird, damit wir sicher gehen können, wer nun genau den Auftrag gegeben hat. Und wir entscheiden dann nächste Woche darüber. Auf jeden Fall wurde Kontakt mit dem Rechnungssteller aufgenommen und das Ganze ist in Bearbeitung. Darf ich mal eben ganz kurz dazwischen gehen? Natürlich. Ich habe hier im Chat im Pad gerade Fragen nach den Mitgliedszahlen. Ja, es gibt eine Mitgliederverwaltung. Ja, wir arbeiten, dass die Zahlen im Portal im Moment nicht ganz aktuell sind. Ist uns klar, es gibt im Moment aber tatsächlich dringlichere Sachen, die wir klären müssen, die wir umorganisieren müssen, als permanent zu gucken, ob die Zahlen im Portal stimmen. Gibt uns bitte noch 1-2 Wochen Zeit, dass wir da neue Prozesse zu Ende strukturieren können und dann stimmen die Zahlen im Portal auch wieder. Da sie jetzt jede Woche nachzufragen, ändert das Problem jetzt auch nicht. Wir können jetzt hier im Moment nicht alles umstoßen, was wir angefangen haben, nur damit jetzt im Verwaltungsportal aktuelle Zahlen stehen. Ich weiß, dass das ärgerlich ist, aber lebt bitte 14 Tage noch damit. Entschuldigung. Nö, keine Entschuldigung. Wir begrüßen übrigens weitere Vorstandsmitglieder in der Vorstandssitzung. Um 20.40 Uhr kamen Carsten Trojan und Paki dazu. Herzlich willkommen. Moin, moin. Wir kommen zur Ticketnummer 82168, Beauftragung mit der Gamescom-Orga. Ein Ticket, das von Mike Nolte an uns gekommen ist. Bist du da? Nein, ist nicht da. Ist er nicht da? Er wurde gebeten, irgendwie, dass man den Bridge reinzieht und dann wird er irgendwie kurz anrufen, meine ich, ne? Stimmt. Ich weiß aber gar nicht, ob das notwendig ist, weil sowohl der Ali, ich glaube, du warst in dem Gespräch mit drin, oder? Darf ich ganz kurz? Der Mike ist oben im Livestream vom Hessener LSG. Dann holt ihn mal runter. Könnt ihr ihn ansprechen? Jens? Ja? Da gab's noch ein Ticket heute zu. Ich spring mal kurz. Da gab's heute noch ein Ticket zu? Ja. Vom Kölner Vorstand, meine ich, wäre das Ding gewesen. Also, es geht ja darum, dass Mike diese Orga übernehmen will. Und das war vom Kölner Vorstand ein Vorschlag gewesen. Und die haben das in der zweiten Mail eben nochmal betont, dass es eben nur ein Vorschlag ist. Was mich anbetrifft bei der Sache, ich hatte das ja beim letzten Protokoll auch schon angesprochen, mir wäre es lieber, wenn das ein Team macht und nicht nur einer das den Hut auf hat. Aber wir können uns gerne nochmal den Mike anhören. Wobei ich vom Andreas Graf weiß, dass er auch zum Teil mit drin hängt und an der Orga mitarbeiten will. Die Yuppies sind ja sowieso an dem Ding dran. Das heißt, das wird sowieso ein Stand von den jungen Piraten werden, an dem wir nur eingeladen werden. Er ist also nicht ganz alleine. Das sind die Yuppies, Mike und Andreas Graf, aber er hätte dann halt den Hut auf und wäre der, der eventuelle Anträge dazu stellt. Da gab es auch ein Gespräch zu, wo alle bisher Beteiligten dabei waren und die waren sich eigentlich ziemlich einig, so wie ich das mitbekommen habe. Wo hat dieses Gespräch stattgefunden? Wer waren die Beteiligten? Im Mumble hat das Gespräch stattgefunden. Den Bericht habe ich von Andreas Graf bekommen, der auch dabei gewesen ist. Oh, interessant, dass ich das gerade mal so nebenbei erfahre. So, ich ziehe den Mike jetzt mal runter, dreisterweise kurz trotzdem. Hi, hi. Ah, da ist der Andreas Graf, verkleidet als Segmet. Huhu. Hi. Und Mike ist auch da, super. Ich war mal so 30 einfach zu entreißen, wenn du überhaupt da bist. Entschuldigung, ich war so gespannt davon, wie die Hessen gerade Ottler zum zweiten Mal verurteilen. Mir war völlig entgangen, dass ihr bereits Sitzung habt. Wie kann ich behilflich sein? Es geht um deinen Antrag zur Beauftragung für die Durchführung der Gamescom. Ah ja, ich nehme an, ihr möchtet dazu etwas Begründung haben. Ja, das wäre schön. Ja, also das ist keine große Sache. Es hat sich ja letztes Jahr herausgestellt, dass hier in Nordrhein-Westfalen jemand rumturnte, der allerlei Hochstapeleien begangen hat. Im Zuge dessen auch wirksam ist es ihm gelungen, vorzutäuschen, er habe einen Auftrag, sich mit der Gamescom zu befassen. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Piratenpartei zur Gamescom gar nichts gemacht hat. Darf ich kurz zwischenfragen, das war der sogenannte Eventmanager der Piratenpartei, oder? Ja, das ist korrekt. Um diese Person handelt es sich. Übrigens der jetzige Retter in der Flut. Ja, das konnte man dem ZDF in der Tat entnehmen. Für mich geht es nur darum, dass ich vor 2 Jahren schon mal erfolgreich aus der Hüfte heraus sozusagen, als wir 31 Tage vor der Gamescom erfuhren, dass die Yuppies irgendwie doch nichts machen, das noch gestemmt haben hier in Köln. Und deswegen zum einen einen Plan habe von der Lage außerhalb des Messegeländes, wo die Aktion stattfinden soll. Kontakte habe zu allen, die sich bisher damit befassen, also sowohl die Gruppe der Kulturpolitiker und Kreativen, der Argosy, der Dummfilm und die anderen, die dabei waren, Andreas Graf war auch dabei. Und natürlich auch Kontakt habe zum Kreisverband Köln, weil ich ja auch hier Mitglied bin in Köln. Um das alles zusammenzuführen, damit die Leute einen Ansprechpartner haben und damit es einen gibt, den man anrufen kann, der weiß Bescheid, der kann sagen, wende dich an den oder tun und machen, was auch immer gerade nötig ist, damit diese Sache dieses Jahr auf jeden Fall klappt, weil es unmittelbar vor der Bundestagswahl in der heißesten Phase des Wahlkampfes ist, dachte ich mir, es sei vielleicht hilfreich, wenn wir jemanden haben, den wir, weiß ich nicht, Ansprechpartner, Beauftragter, nennt es wie ihr wollt, ist mir egal, aber einen gibt, der den Überblick behält und das auch offiziell und verantwortlich tut, was ich in dem Fall verspreche. Und dann wird die Sache auch garantiert laufen. Das wird nicht so ein Chaos wie letztes Jahr, als wir uns alle auf den René Grebin verlassen haben und ich irgendwie angefangen habe, Personal für ihn einzusammeln und er dann kurz vor der Gamescom sagte, nee, brauchen wir nicht, ich habe 18 Leute oder 17 oder so. Also sowas will ich nicht wiederholt sehen und deswegen dieser Antrag. Es geht dabei nicht um finanzielle Geschichten, das machen andere Leute, die sich mit den Inhalten befassen und die Druckvorlagen dann auch entsprechend herstellen. Das kostet auch nichts und das tut auch nicht weh. So, da würde ich gerne was dazu sagen, Mike. Also ich würde es lieber sehen, wenn es mindestens zwei Leute gibt, die sich um die Orga kümmern, dass wenn einer ausfällt, noch ein zweiter mit dabei ist. Wüsstest du denn jemanden, mit dem du zusammenarbeiten könntest in der Orga? Och, es gibt da haufenweise Leute, die da, der Dummfilm, der Argos Ops, mit denen war ich vorgestern im Mumble, der Andreas Graf ist damit befasst. Und ich gehe davon aus, dass wir uns ohnehin ständig untereinander informieren werden, genau wie auch der Jamie Grund sich dieser Sache als Jupi und Mitglied des Kreisvorstandes Köln angenommen hat. Ich glaube, wir werden eher so zu fünft sein als zu zweit. Okay, also ihr werdet dann auch die einzelnen Nummern einfach veröffentlichen, soweit es der Einzelne will. Und man hat dann auch Kontaktmöglichkeiten, wenn es Fragen gibt. Das haben wir bereits getan. Es gibt ein Pad, das hatten wir vorgestern in der Sitzung schon offen. Die Leute habe ich auch schon alle in mein Adressbuch eingetragen. Und wir haben Telefonnummern und Twitter-Kanäle ausgetauscht. Okay. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir hatten kurz gestern die Runde. Da war Mike am Anfang noch gar nicht mit dabei. Hatten ihn aber natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, weil er das in der Vergangenheit gemacht hat. Und nominell gerne Mike Nolte und Dummfilm, weil Dummfilm ja auch mit der Wahlkampfkoordination beauftragt ist. Das ist eine gute Schnittstelle. Aber da sind eh mehrere Leute dabei und das fluppt eigentlich ganz gut. Wir machen das dann, wie besprochen, über die UPs wohl. Okay, also in der Konstellation habt ihr dann auf jeden Fall meinen Segen. Ja, also ich finde es auch ganz gut, wenn da wirklich einer zentral die Koordination dann dafür übernimmt und somit auch den Kontakt dann automatisch schon über Dummfilm zur Wahlkampfkoordination. Und aber einer da wirklich zentraler Knotenpunkt ist, Kommunikationsknotenpunkt ist. Also ich wäre da schon arg für eine Einzelbeauftragung dann auch. Nein, also ich bin gegen eine Einzelbeauftragung. Ich bin eher dafür, dass eine Gruppe beauftragt wird. Die Gruppe ist ja automatisch dabei. Also das Team hat sich ja bereits gefunden. Es geht wirklich ja nur darum, dass einer jetzt da den Hut aufkriegt und Hauptverantwortlicher ist. Das Team ist ja so eh da. Ja, dann würde ich den Antrag abstimmen lassen. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Das scheint nicht so der Fall zu sein. Dann fange ich diesmal von unten an. Sasa? Dafür. Paki? Dafür. Frau Meier? Dafür. Daniel? Dafür. Carsten? Jo. Ich bin auch dafür. Und Ali? Ich enthalte mich, weil ich wäre für eine Zweierkonstellation. Okay, damit ist mit einer Enthaltung der Antrag angenommen. Viel Spaß bei der Gamescom, macht was draus. Und haltet euch bitte mit den Yuppies zusammen, die können euch auch helfen vor Ort. Ja, das ist bereits geschehen, danke. Ja, ich habe da auch Rücksprache mit den Yuppies schon gehabt, also das scheint irgendwie zu laufen. Die einen drinnen, die großen draußen, das passt schon. Gut, kommen wir zu den Anträgen an den LAFOR. Ticket Nummer 82151, Tischflaggen aus dem Kreisbudget. Antragsteller ist Claudia Steimann, ist die anwesend? Oder Klaus Palm oder Janine Tembark? Aber warum anwesend? Wenn das VKV ist, ist doch nur ja oder nicht? Drei Unterstützer sind da? Es sind drei Antragsteller. Antragsteller und zwei Unterstützer. Hatten wir nicht, ich stelle jetzt die dumme Frage, wir hatten doch noch Tischflaggen, oder? Ja, aber die sind ja quasi reserviert. Die müssen nur noch abgeholt werden. Ah, okay, alles klar. Dann hat sich meine Frage erledigt. Dann würde ich kurz abfragen, Ali. Ali, bist du da? Der hat wohl gedacht, wir diskutieren erst und ist abgehauen. Okay, fange ich unten an. Sasa. Jawohl. Paki. Klar. Frau Meier. Jupp. Danielsson. Ja. Carsten. Jupp. Und ich bin auch dafür. Ali, bist du jetzt da? Ich bin jetzt da, sorry, ja. Und bist auch dafür. Alles klar, einstimmig angenommen, Tischflaggen für den Kreis. Kommen wir zum nächsten Antrag. Ticket Nummer 82196, Fahrtkostenbudget für die Yuppies. hatten wir letzte Woche schon mal. Diesmal ist der Betrag auf 250 Euro geschrumpft und ist aber im Prinzip so wieder da. Ist jemand da, um den Antrag zu vertreten? Das mache ich. Oder der Patrick, wenn er auch macht. Da. Der Kniffel ist da und würde also, sprechen. Genau. Jo, ich bin stellvertretend für Gabriel da, Schatzmeister Jungen Piraten NRW. Inwiefern muss ich den Antrag noch vorstellen, weil er ja schon da war? Also es geht um einen Vorschusskredit von 250 Euro ausschließlich für Fahrtkosten. Ich würde dann einmal im Monat am Ende des Monats den Restbetrag überweisen beziehungsweise nochmal vorsprechen, ob der Betrag aufgestockt werden soll, möchte oder nicht. Jo. Ach, es geht um ein monatliches Budget, das jeden Monat... Es geht jetzt nein, das eine, also nur okay. Um ein Budget. Jens, ich erkläre dir das mal. Er beantragt einen Vorschusskredit über 250 Euro. Falls er irgendwo hinreisen muss, begleicht er die Tickets über diesen Betrag. Dann reicht er seine Kosten bei Steffi ein und dieses Konto wird wieder ausgeglichen. Es ist dann immer plus minus null quasi. Ah, es gibt also noch ganz normale Fahrtkostenanträge, aber die werden über dieses Vorschusskreditkonto abgerechnet. Genau, damit er nicht jeweils dann in Vorleistung treten muss, sondern das machen wir einmal. Dieses Konto wird immer wieder ausgeglichen und damit ist das eigentlich eine Nullrechnung. Damit ist da kein Limit gesetzt, ne? Das sehe ich gerade auch so. Das bedeutet nicht, dass er jeden Monat jetzt 250 Euro auf dem Konto bekommt. Weil diese Art von Vorschusskredit habe ich auch bekommen von der Piratenpartei. Ja, aber das ist genau nicht das, was wir letztes Mal gesagt haben. Wir haben gesagt, es muss zweckgebunden für Aktionen sein oder muss ein Limit haben. Das hebelt das aus. Paki, sagst du auch noch was mit dazu? Du warst in dem Gespräch mit dabei. Na, im Prinzip geht es ja genau darum, dass es ein Limit hat. Also dass auf jeden Fall das Limit... Ja, schieß los. Also im Antrag geht es jetzt erstmal nur um einmalig 250 Euro als Budget und ich würde dann nochmal extra nachfragen, einmal im Monat und einen neuen Antrag stellen, ob ihr das nochmal aufstocken wollt oder nicht. Also im Antrag steht jetzt nichts von monatlich aufstocken, so wie ich ihn jetzt lese. Genau. Es kann halt sein, dass ich nächsten Monat nochmal frage, aber wenn noch was da wäre vom Vorschusskredit, ist das ja unnötig. So, Goxi, was hast du denn dazu zu sagen? Ich sehe dich gerade oben. Ja, ich habe einfach mal eine Frage. Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Anträgen? So einen richtigen Unterschied kann ich da nicht erkennen. Doch, das Budget ist von 500 auf 250 runtergebracht worden. Ja, gut. Aber was ist denn jetzt sonst geändert an Ablauf, außer das Budget? Das ist doch ganz einfach. Das Problem ist bei den jungen Piraten, dass sie nicht die Kohle haben, die Fahrten immer vorzustrecken. Wir würden denen einfach einen Bärendienst erweisen, wenn wir das immer wieder, wenn wir denen quasi zumuten, das immer wieder vorzulegen. Bei Leuten, die feste arbeiten wie wir, ist das eine andere Sache. Wir verdienen so viel Geld, dass wir sowieso das Auto volltanken oder so, uns eine Monatskarte leisten können. Aber bei den wirklich jungen Leuten, die studieren, ist das eben nicht, sieht das nicht so prickelnd aus und die motiviert man halt zusätzlich, indem man ihnen sagt, passt auf Leute, wir geben euch ein Budget, wo ihr die Sachen vorher schon ausbezahlt könnt, damit ihr das überhaupt leisten könnt. Ja, vollstes Verständnis und vollste Zustimmung, sollen jeden Cent kriegen. Nur ich verstehe nicht, warum der jetzt womöglich angenommen wird und der andere abgelehnt wurde. Weil das Budget niedriger ist. Unterschied. Das Budget ist einfach niedriger, Goxi. Ich hätte es mal schon irgendwie durch Abnicken vom Kniffel irgendwie lösen können auf 250. Also wenn du das Protokoll liest, kamen wir erst gar nicht bis zu diesem Punkt. Die Kritik war letztes Mal, dass das ein recht hoher Betrag ist. Das waren so ein paar Einwände. Und da haben wir gesagt, dann reicht das doch ein bisschen niedriger ein. Wenn das nicht reicht, dann müsste halt eben privat noch was dazu steuern. Nö, Papi, mein Einwand war, was ich eben gesagt habe, nicht die Höhe. Mein Einwand ist halt keine Begrenzung und keine Zweckbindung. Also wenn der Gabriel zum Beispiel zu irgendeinem Referat eingeladen wird als Yuppie, kann er das von diesem Budget dann abrechnen? Es geht ja jetzt nicht darum, jeden einzelnen Yuppie 250 Euro zu geben, sondern die bekommen einmalig diese 250 Euro und die müssen sie dann versuchen, immer auszugleichen. Mag sein, dass ich das jetzt nicht gut erklären kann. Das kann sein. Nein, was Carsten, glaube ich, meinte, ist, dass die bestimmte Projekte, irgendwelche Veranstaltungen, wo sie wirklich hinfahren, auflisten, sagen, wie teuer das ist und dass sie da quasi einen Plan machen, was das kosten soll. Ja, das keine, also ich will sie nicht aufhalten, für uns was zu tun und für sich selber auf keinen Fall, aber für mich ist es eigentlich eher wichtiger zu sagen, okay, sie sind zum CSD gefahren, da sind die und die Kosten angefallen, Punkt aus. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind. Aber hier geht es jetzt ja darum, dass die halt in Teilen auch das Geld nicht vorstrecken können und deswegen da erstmal auf Gelder zugreifen können und dann muss ja eine ganz normale Reisekostenabrechnung gemacht werden und da steht ja der Zweck dann auch drin. Genau, das ist das, was ich hier sehe, dass es quasi ein Puffer ist, der vor einen normalen Reisekostenerstattungsantrag vorgeschoben wird. Das heißt, es gibt diesen Puffer von 250 Euro, der erstmal ohne Reisekostenantrag gestellt wird, aus dem das bezahlt wird und der Reisekostenantrag kommt noch danach. Genau. Also der wird nachgeschoben und das, was man dann gestattet, wird dann nicht ausgezahlt an das Mitglied, sondern wird eingezahlt in diesen Puffer. Genau, und so läuft das bei mir auch über den Bund und durch die Einreichung meiner Kostenrechnung muss ich ja so oder so angeben, für was dieses Geld war. Ob es dann überhaupt ausbezahlt wird, das entscheidet dann jeweils der Schatzmeister und in welcher Höhe. Genau, da gibt's ja dann nochmal die Kontrolle dadurch, dass du siehst, okay, das und das haben die gemacht. Und da müssen wir dann halt eben je nach Veranstaltung auch nochmal selber gucken, wollen wir das jetzt finanzieren oder nicht. Also das Risiko bleibt letztendlich bei den jungen Piraten. Wenn die aber jetzt zeigen, dass sie da Veranstaltungen besuchen, die wirklich Sinn machen, wo sie halt auch nachweisen können, was sie alles Tolles gemacht haben, dann sagen wir einfach super, machen wir und dann geht das halt von dem Budget ab. Punkt. Machen die dann auch vielleicht einen kurzen Bericht dann über die Dinge, von den Veranstaltungen, wo sie dann waren? Also das finde ich dann vielleicht ganz nett so zur Info. Das kann ich gerne mit Ihnen absprechen. Ich bin ja der Ansprechpartner für die und würde dann auch jeweils nachfragen, was da genau geschehen ist. Ja, also das würde ich in Ihrem eigenen Sinne machen. Ich glaube, gerade so Veranstaltungen sind auch öffentlichkeitswirksam. Ich habe da auch mit dem Fury länger drüber geredet. Der Ali war da auch bei. Dass die halt jetzt so ein bisschen auch in die Öffentlichkeitsarbeit gehen und da dann solche Sachen dann auch nutzen, um möglichst neue Piraten anzuwerben, um nach außen hin Aktionen zu planen und so weiter und so fort. Also die sollen, da sind dazu mit aufgerufen, das auch wirklich dann öffentlich zu machen, öffentlich wirksam zu machen. Ja, darum ging es mir jetzt gar nicht mal so sehr, sondern eher, finde ich total toll und es finde ich super, dass es jetzt gemacht wird und Angriff genommen wird. Mir geht es eher da um eine Art Tätigkeitsbericht, also dass wir dann auch dann erfahren, wofür dann halt eben die Gelder ausgegeben wurden. Das fehlt mir halt generell, glaube ich, auch so noch ein bisschen bei Beauftragten, die auch wirklich Kosten erstattet kriegen. Ich weiß nicht, das in welchem Ausmaß das derzeit ist. Sasa, wenn ein Reisekostenantrag gestellt wird, dann steht da ja drin, wofür. Das ist, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass die dieses Ding haben und ausgeben, wofür sie wollen. Das ist nur ein Puffer. Der Reisekostenantrag mit der Begründung, warum man da hinreisen will, der kommt ja noch. Der kommt ja trotzdem. Darf ich auch noch was sagen? Ja, klar. Das habe ich schon so verstanden. Und es geht auch nur mit voriger Beauftragung des Vorstandes oder zum Beispiel einer Landesmitgliederversammlung. Also es ist nicht so, dass man einfach reist und mal guckt, sondern es muss auch vorher eine Beauftragung davon kommen. Und dann noch der Antrag. Also ich biete mich auf jeden Fall an, mit den Yuppies da zusammenzuarbeiten und falls es Tätigkeiten gab, die wirklich bemerkenswert sind, werde ich die hier gerne bei uns in den Vorstandssitzungen vortragen unter Sonstiges, damit man einfach weiß, was da auch außerhalb der Piratenpartei bei den Yuppies passiert. Da arbeite ich gerne mit euch zusammen. Ja genau, sowas fände ich ganz schön, dass man da so auf dem Laufenden ist, was dann da auch passiert und die Vernetzung da ein bisschen besser wird. Der Schreibreform wollte was sagen. Ja, hallo. Zwei Dinge. Erstens, und das wird jetzt wehtun, ich meine das nicht unbedingt persönlich, aber Teile dieses Landesvorstands haben 2 Jahre lang keinen Bericht über ihre Tätigkeiten abgegeben. Es gibt keine Finanzplanung und ihr schmeißt aus dem Glashaus mit Steinen für 250 Euro und fordert von Leuten einen Bericht in einem Landesverband, wo noch nicht mal ein vernünftiger Kassenstand vorliegt. Ein bisschen unverschämt. Na, das gebe ich dir recht, Björn. Ja, das war jetzt auch nicht so in der stringenten Form gemeint, wie jetzt halt eben unsere Tätigkeitsberichte eigentlich sein sollten. Da gebe ich dir völlig recht. Einfach, dass man da halt auf dem Laufenden ist, was dann auch passiert. Hat für mich mehrere Gründe, warum das sinnvoll ist, weil man hört halt relativ wenig, was die Yuppies so machen. Und ich fände es ganz schön, wenn da dann die Vernetzung da insgesamt auch ein bisschen besser wird. Die wird besser. Also ich werde dafür sorgen, dass wir da mehr drüber hören. Ich arbeite mit den Yuppies auch zusammen und das wird sich ändern, Sasa. Sehr schön. Und ich helfe, wo ich kann. Dann würde ich den Antrag jetzt gerne abstimmen und ich würde den Antrag gerne so halten, wie er ist und den Bericht über die Aktivitäten losgelöst halten von diesem Geld. Also, dass die Vernetzung besser werden sollte, spielt ja eigentlich keine Rolle, ist aber nicht Teil dieses Antrags, um mal Spießer zu sein. Das heißt, ich würde jetzt bloß über diesen Antrag abstimmen lassen, so wie er da drin steht, nämlich dieses Pufferbudget von 250 Euro als Vorkasse für kommende Fahrtkostenanträge. So grob zusammengefasst. Ich fange bei Ali an. Ich bin sehr dafür. Ich bin auch dafür, Carsten. Jo. Daniel. Ja. Frau Meier. Mhm. Paki. Ich auch. Sasa. Dafür. Prima. Gerne. Dann kommen wir zum Antrag 82243, Wahlplakate für die Städteregion Aachen. Antragsteller ist Bertram Eckert. Ist irgendjemand von den Antragstellern mit dabei? Jossi, hast du da was zu sagen? Er steht zumindest mit drin als Unterstützer. Jossi. Guten Abend. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, okay. Ich bin auch da. Soll ich, Jossi? Ja, mach du mal. Ja, Marc hier, hi. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der Bertram nicht da ist. Der hat uns gestern damit als Unterstützer im Stammtisch mit draufgenommen. Und zwar ist der Schossi der Wahlkampfkoordinator in der Städteregion. Und der hat uns berichtet, dass insgesamt nur 35.000 Wahlplakate für NRW bestellt worden sind, was wir massiv für zu wenig halten. Wir haben beschlossen in der AG Wahlen Aachen, dass wir für Aachen alleine 3.000 Stück haben möchten. Da sieht halt ein Blinder mit dem Krückstock, dass das nicht aufgeht, wenn wir 10% von den NRW-Plakaten abfordern. Da wollten wir fragen, was der Vorstand dazu zu sagen hat. Na ja, ganz einfach, dass wir noch mit an den größten Batzen an Plakaten bestellen, wenn man sich die anderen Bundesländer anguckt. Und die sind auch nicht gerade viel kleiner, wenn man so Bayern sieht und so. Das liegt einfach am Geld. Und es mag sein, dass das wenig ist, aber das ist das, was wir im Moment machen können. Das sind über 50.000 Euro gewesen, die wir da jetzt dafür ausgegeben haben letztendlich. Da hast du aber noch kein Kuli und nix in der Hand gehabt. Und wir sehen vielleicht auf dem Konto reich, da sieht man vielleicht sehr, sehr viel Geld, aber das ist nicht unser Geld. Das ist Geld, was in die Kreise endlich muss. Und das ist Geld, was noch eine Ebene nach oben muss in den Bund und dann wieder runterverteilt wird auf die anderen Länder. Das heißt, unser Budget gibt eigentlich nicht mehr als diese 35.000 her. Was also ihr seid vom Budget ausgegangen, um die Anzahl der Plakate zu eruieren, die ihr bestellt habt. Wir sind hingegangen, haben geguckt, Landtagswahl, und haben noch ein bisschen was drauf getan und haben uns erinnert, dass wir noch ein paar Plakate im Land rumfliegen haben. Müssen aber auch anerkennen einfach, dass wir nicht so reich sind, wie vielleicht einige denken und uns das auch immer vorhalten. Dazu kommt, dass wir uns auch noch ein bisschen die Freiheit offen gelassen haben, dass wir eventuell selber noch Plakate gestalten, also da noch was nachschießen. Und die müssen ja auch erstmal verteilt werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir mit Sicherheit einen größten Teil der großen KVs teilweise Probleme haben mit aktiven Leuten. Die müssen wir jetzt erstmal aktivieren, gucken, dass wir die Plakate verteilen. Also behaltet ihr euch quasi vor, da noch Plakate nachzuordern, wenn das vorne und hinten nicht reicht, was passieren wird? Das kannst du jetzt schon sehen, dass das vorne und hinten nicht reichen wird, wenn du ganz aktive Bereiche hast. Du hast einige Bereiche, wo halt nicht so viel los ist, aber 35.000 Stück, das ist schon eine ganze Hausnummer, wenn du die anderen Bundesländer anguckst, und die sind auch nicht weniger als wir. Der Punkt ist, wir können ja nur das Geld ausgeben, das wir haben. Wir können ja nicht Geld ausgeben, das wir nicht haben. Und dementsprechend gehen wir natürlich davon aus, wie viel Budget wir haben und wie viel wir uns leisten können, nehmen die Plakate und verkaufen sie so dahin, verteilen sie so dahin, dass sie möglichst sinnvoll genutzt werden können. Wenn du jetzt sagst, ihr macht eine Pledge und besorgt uns nochmal 50.000 Euro, dann bestellen wir auch gerne nochmal 35.000 Plakate nach. Also was mich persönlich gewundert hat, ist einfach, dass ihr nicht mal Mengen abgefragt habt. Das wäre ja sinnvoll gewesen, wenn ihr mal eingesammelt hätte, was denn eigentlich wer haben will und dass man dann von der Zahl runtergebrochen hätte. Nein, da kann ich sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil da kommen dann Summen zusammen, da brichst du nachher nur noch runter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da kommt ihr mit 3.000, dann kommt der nächste Kreisverband nochmal mit 2.500 bis 3.000 und nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist unrealistisch. Eine Frage, besteht der Antrag jetzt aus dieser Frage oder war das ein bisschen mehr? Also der Bertram hat, ich konnte es mir kaum vorstellen, insofern habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich nur die erste Menge, die bestellt haben, also die erste Charge quasi. Ja, da ist der Bertram, der könnte das selber machen. Entschuldigung, was für Vorstellungen habt ihr denn? Ja, ich wollte gerade sagen, also ihr müsst halt wirklich gucken, also wenn du halt an so eine Kalkulation rangehst, dann guckst du als allererstes, wie viel Geld hast du zur Verfügung. Das ist der allererste Schritt. Du fängst nicht an, irgendwie die Zahlen zusammenzusuchen, wie der hoch der Bedarf ist oder sonst was, wenn schon abzusehen ist, der Bedarf natürlich höher ist, als wir an Geldern haben. Ne, wir müssen erstmal schauen, was können wir an Geldern freigeben und wie viel können wir dann davon bestellen. Und jetzt wird dann geschaut, wie wird die Verteilung dann hinterher aussehen. So kannst du dich das Feld von hinten aufrollen. Jo, könnt ihr mich hören? Ja. Okay, es war eigentlich eher so zu verstehen, dass ich gerne feststellen wollte, wie viel Plakaten wir überhaupt rechnen können und im Gegenzug vorgerechnet habe, wie viel Plakate wir gebrauchen können. Ein auf den Buschklopf-Antrag. Nein, es geht darum, es sind irgendwelche Zahlen genannt worden, überall in Mumble, irgendwo auf irgendwelchen Listen und so weiter und ich habe keine Ahnung und ich kann das nirgendwo nachlesen und ich würde euch bitten, das irgendwie so zu machen, dass man es irgendwo nachlesen kann, wie viel wofür wer bekommt. Und es geht da anscheinend nicht darum, wie viel man haben möchte, sondern es geht darum, wie viel da ist. Also hätte ich gerne gewusst, wie viel wir davon bekommen können. Also eine erste Grundrechnung ist, dass du die 35.000 nimmst, 2/3 davon, die werden paritätisch über die Wahlkreise verteilt. Das geht nicht nach Kreisverbänden, das geht nach Wahlkreisen. Weil es gibt einige Wahlkreise, die überschneiden auch KVs einfach. Also 2/3 werden durch die Wahlkreise gerechnet. Genau, und bei dem 1/3, wie willst du Aktivität feststellen? Da ist halt tatsächlich noch die Diskussion, was machst du mit diesem 1/3? Da kannst du nach einer Aufschlüsselung gehen, wie viele Mitglieder wo wohnen, Bevölkerung, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Das wird aber auch alles kommuniziert. Ja, darauf möchte ich drum bitten und darauf warte ich eigentlich. Ich habe das jetzt gerade mal ausgerechnet. Wenn du 2/3 von den 35.000 nimmst, hast du 221.000. Wenn du das durch 4... Ne, warte mal. Was habe ich denn jetzt gerechnet? Sorry. Na, redet mal weiter, ich rechne nochmal durch. Ja, durch 64 Wahlkreise, das war schon richtig dann. Ja, ne? Sind 64. Ja, sind 64. 328. Das heißt, wir kriegen hier 656 für 2 Wahlkreise. Plus X, je nachdem. Genau. Ja, okay, gut. Ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Aussage. Also 675 wären dann für 2 Wahlkreise. 328 für einen. Dazu kommt noch, dass wir gerade versuchen zu eruieren, wer in seinem Keller noch alte Plakate von uns gebunkert hat. Und die kommen ja noch on top. Darf ich denn in dem Zusammenhang nochmal fragen? Ich wollte dazu gerade auch noch fragen, wurde da Niedersachsen vielleicht auch noch in Teilen angefragt, weil ich glaube, die haben auch noch NRW-Plakate oder bleiben die da, weil die ja noch weniger, viel, viel weniger Budget haben als hier? Ich würde die da lassen. Die sind echt, die haben keine Kohle. Noch weniger als hier. Da gibt es einen Beschluss zu. Haben wir im letzten Vorstand am Ende noch gemacht. Da hat Niedersachsen gefragt, was sie damit machen sollen, ob sie die wegschmeißen sollen oder weitergeben. Da haben wir gesagt, wenn ihr eine Möglichkeit habt, die weiterzugeben, dann gebt es bitte an andere Landesverbände, ansonsten zu uns nach NRW zurück. Darf ich denn nochmal ganz kurz bitte die Zahl haben aus dem Landtagswahlkampf 2012? 30.000 waren das, ne? Plus die Plakate, die alten aus Berlin, plus die aus dem Saarland. Das waren ja noch, wir hatten ja einen ganzen bunten Mix. Ja, ich bin da gerade am Überlegen, wo wir den 1200 Dinger her hatten damals, die wir aufgehängt haben. Ihr hattet die wahrscheinlich aus Krefeld und die kamen aus dem Saarland. Ja, okay. Aber wie gesagt, also die Idee mit der Pledge fand ich sonst gar nicht so verkehrt, wenn sich da jemand findet und um eine Pledge kümmert, dass da noch mehr bestellt werden das kann. Das ist ja wäre cool. Das ist ja letzten Endes Aufgabe von unserer Wahlkampfkoordination, solche Pledges zu starten und Finanzmittel zu beschaffen. Ja klar, aber Unterstützung ist ja immer doch sonst gern gesehen, dachte ich. Ja, sollte ja, nur so nicht durcheinander laufen, dass jeder irgendwie seine Pledge anfängt, dann kommt nämlich nichts zustande am Ende. Ja, nochmal zur Info und Vervollständigung. Wir haben im letzten Landtagswahlkampf, ich glaube, einen niedrigen fünfstelligen Zahlenbereich an Plakaten aus anderen Landesverbänden bekommen. Ne, die brauchen die ja jetzt selber. Die werden ja nicht ihre Sachen wieder abgeben. Nein, das ist klar. Ich will nur damit sagen, auch im letzten Wahlkampf haben wir das nicht alleine finanziert. Wir haben richtig Unterstützung aus den anderen Bundesländern bekommen. Ja, so, ja, natürlich. Gut, ja, ich meine, die Sache ist behandelt und die Zahlen sind genannt. Für mich ist das erledigt damit. Alles klar. Danke für die Info. Dann würde ich zum nächsten Antrag kommen. Stopp, Antragsstatus. Nur behandelt. Zurückgezogen. Genau, damit Goxy nichts zu meckern hat, zieh den mit ins Muss er auch sagen. Ja, also wenn er nicht aus dem Protokoll verschwindet, sondern alles drin stehen bleibt, dann ziehe ich ihn zurück. Deswegen ja die Frage nach dem Antragsstatus. Was im Protokoll steht, lasse ich auch drin. Okay, gut. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. 82212, Direktkandidatenplakate, Kreis Warendorf. Der Vorstand möge beschließen, die Bestellung von Plakaten mit Sebastian Wiesendahl für den Kreis Warendorf zu genehmigen. Es handelt sich um einen VKV-Antrag und es sind drei Unterstützer sogar da. Ich meine, dem ist ja stattzugeben. Eben, deswegen würde ich jetzt gar nicht nachfragen, sondern direkt. Ja, ich rufe aber trotzdem nochmal in Erinnerung diese Pauschale an die Kreise. Ne? Ja, ich weiß. Weil da müsste man halt gucken, wir müssen uns da echt schleunig entscheiden. Geht nicht anders, weil... Zunächst Woche, ja. Ja, sonst machen wir nämlich da jetzt ein VKV draus. Quasi ziehen denen das VKV-Budget ab und dann haben sie ja trotzdem nichts von diesem variablen Budget genommen, von diesem anderen. Ich würde das zur nächste Woche machen. Den Antrag? Wir sollten dem Antragsteller dann aber noch mitteilen. Nein, nicht diesen... Diesen Antrag zur nächste Woche, sondern den mit... Nein, schon klar. Aber wenn wir das nächste Woche behandeln, dann würde ich sagen, dem Antragsteller zieht doch den Antrag jetzt hier zurück und reicht den nächste Woche ein, nachdem wir das abgestimmt haben. Oder wir switchen. Das heißt, wir halten einfach jetzt bei dem Antrag fest, wenn wir das machen, dann geht das nicht vom VKV, sondern von dem anderen Budget ab. Zumindest in Teilen. Also das Budget für die Wahlkreise wird ja mit Sicherheit keine 320 Euro betragen. Genau. Aber erstmal ist das so ein VKV-Antrag, den ich so gerne abstimmen würde und im Zweifelsfall kriegen die halt Betrag X, den wir beschließen, wieder aufs VKV-Konto zurückgebucht. Gut, dann lass uns anfangen. Sasa. Dafür. Paki. Dafür. Frau Meier. Dafür. Daniel. Jo. Carsten. Jo. Ich bin auch dafür und Ali. Dafür. Prima, kommen wir zum nächsten Antrag. Antragsteller ist Goxi. Antrag auf eine Plaktkarte. Ah, cool. Was? Was ist denn eine Plakatkarte? Eine Plakatkarte. Kurz Plaktkarte. Ja, ich vertipp Fehler. Entschuldigung. Ich finde Plaktkarte sehr schön. Ja, müssen wir noch weiter drauf rumreiten. Das bringt nämlich ganz aus dem Konzept. Ja, die Piraten Aachen haben ja diese pk.piraten-aachen.de Karte und die Technik NRW hat auch eine Karte unter pk.piratenpartei-nrw.de. Jetzt ist die große Frage, ich habe gerichteweise gehört, dass das mit dem OpenStreetMap so nicht dauerhaft funktionieren kann. Ah, der Lebrinkmann ist da. Welche sollen, können, dürfen wir benutzen? Lebrinkmann, kannst du uns erhellen? Die Goxy aufgezeigt hat, sind beides die gleichen übrigens. Hast du Rücksprache mit den Aachen angehalten? Ich habe an das Piratenbüro in Aachen geschrieben und warte auf Antwort. Also welche Lösung würde es denn noch außerhalb von OpenStreetMaps geben? Das sind zwei unterschiedliche OpenStreetMap-Lösungen. Und ich weiß nicht, ob die von Aachen einsatzbereit ist. An unserer arbeiten wir gerade und der Arndt, der jetzt gerade nicht da ist, kümmert sich darum. Ich habe ihn versucht zu holen, aber irgendwie nicht geschafft. Also die AG Technik kümmert sich schon eigentlich darum. Wir haben jetzt Arndt, der nochmal nachfragen wird bei den Aachenern und da eine gemeinsame Lösung suchen wird. Aber ich habe hier eine Information vom Udo Pütz. Also wenn jemand ein Problem hat mit dem OpenStreetMap-Kram, dann bitte den Udo anrufen. Der kommt im Moment nicht dazu, E-Mails zu lesen. Ich meinte nur, weil auf eurer Wiki-Seite für die Plakat gerade steht, dass da noch Sachen kaputt sind, meinte ich. Ja, aber im Prinzip funktioniert das. Und wenn irgendwas ist, dann ruft den Udo an. Dann würde ich im Prinzip, wenn die AG Technik da dran ist, die AG Technik bitten, uns zu nächster Woche eine mögliche Lösung für das zu präsentieren und würde den Antrag dann gern auf nächste Woche verschieben, wenn wir wissen, welche der Versionen wir nehmen sollen. Lennart, ist das möglich, dass ihr das bis nächste Woche macht? Wir versuchen da was rauszufinden, beziehungsweise der Arndt versucht das, wenn ich ihm das gleich mitgeteilt habe. Mike, du bist auch in den Rederaum gekommen. Wolltest du da noch was zu sagen? Ja, ich könnte da eventuell einen Hinweis zu beitragen, weil ich mich zufälligerweise letzte und diese Woche schon mal mit dem Thema befasst habe. Also es ist tatsächlich so, dass die Aachener Karte derzeit in einer Art und Weise defekt ist, dass sie sowohl für macOS 10 als auch für iOS-Benutzer unbrauchbar ist. Und es gab eine korrigierte Fassung von Stefan Eisvogel aus Bayern, der hier im Mumble als Seitix bekannt ist. Der hat diese allerdings leider schon mal gelöscht und der forscht derzeit in seinen Backups nach, ob er sie nochmal auffindet. Der AG Technik würde ich also empfehlen, beim Seitix mal nachzufragen, ob diese Version irgendwo aufgetaucht ist. Darin ist nämlich einiges an korrigierter Code bereits enthalten. Hört sich auf jeden Fall gut an. Danke für den Tipp, Mike. Wir hatten auch schon in der eigenen Lösung wie erarbeitet, aber durch eine Umstellung bei OpenStreetMap ist ja zurzeit aktuell auch nur eingeschränkt funktionsfähig und wir müssen jetzt gucken, was wir da zum Lauf kriegen. Wäre es also für euch okay, dass wir das auf nächste Woche verschieben? Meinst du jetzt mich? Ja, also es geht um diesen Entschluss. Muss ja im Prinzip Goxi fragen. Der hat den Antrag gestellt. Ja, ja, Hauptsache nicht behandelt. Was sagen denn die Vorstandskollegen? Sollen wir den verschieben? Dann würde ich darüber abstimmen, ob wir den nächste Woche verschieben. Ja, dann lass uns das ja, komm, ja. Ja. Irgendwelche Gegenstimmen? Nein, aber ich würde mich gerne mit Goxi da nochmal kurz schließen. Nicht, dass er denkt, dass wir nächste Woche das wieder verschieben. Also wir können gemeinsam Kontakt zur AG Technik halten, Goxi, wenn es okay für dich ist. Nee, ich werde euch schon in den Arsch treten, wenn ihr nicht macht. Gut, dann haben wir den Antrag verschoben auf nächste Woche. Uli. Wo sind wir denn jetzt? Ich bin durcheinander gekommen. Zeile 305. 305, genau. Nächster Antrag. Ticket Nummer 82238. Antragsteller ist die AG Technik, die Ausschreibung ausgewertet haben. Da sind wir mal wieder. Wir hatten das ja schon angedroht, als ihr dann letzte Woche die Ausschreibung gestartet habt oder vorletzte. Und wir haben da jetzt die Ausschreibung ausgewertet und sind zu einem Ergebnis gekommen. Und das ist ja der Antrag. Hui. Aua. Ich sehe ganz große Zahlen, ich habe keine Ahnung von dem Technikzeug, was da steht. Gut, Modul 1 und Modul 2 unterscheiden sich jetzt nicht sehr, also jetzt von den Kosten. Nee, wir brauchen ja beides. Ach so. Ja. Zwischenfrage, in welcher Zeile seid ihr jetzt? Das Protokoll scheint zweimal in dem Pad vorhanden zu sein. Also ich bin jetzt gerade in Zeile 305 fortfolgende. Ne, 275. Also ich bin bei 305. Gibt es noch ein Pad? Irgendein Schattenpad, von dem wir nichts wissen? Muss das so teuer sein? Macht man Reload. Ich wollte gerade sagen, den Antrag habe ich nachträglich eingefügt, Carsten. Also einfach mal ein Reload machen, genau. Also ich habe den Antrag in 305. Ja, 305 kann ich bestätigen. Holla die Waldfee. So, nochmal meine Frage. Muss das so teuer sein? Macht mal in dem Ticket das ODS auf. Und ihr werdet feststellen, dass das die günstigsten waren. Ich habe keine Ahnung, was das generell halt, warum das überhaupt so teuer sein muss. Ich nehme an, das ist schon so das Beste, was wir kriegen können, oder? Es geht ja darum, hauptsächlich jetzt einen vernünftigen Backup-Server in einem Rechenzentrum zu haben, weil aktuell ist es so, dass die ganzen Daten nur an einem Ort liegen und das ist halt Sicherheitsgründen nicht so optimal, wenn da was passiert, so Überspannung, Feuer oder sonstige Umwelteinflüsse, sind halt alle Daten futsch und das kann halt auf Dauer aus unserer Sicht nicht so bleiben. Aber das beschließe ich nur mit Anwesenheit des Schatzmeisters. Ja, das kann ich auch gerade nicht mit gutem Gewissen zustimmen. Tito. Ernsthaft. Ich hätte halt trotzdem ganz gern gewusst, was ist daran so teuer? Wo jetzt? An dem Modul 1, Modul 2? Ja, die 10.000. Was daran so teuer ist, es ist geeignete Hardware. Es ist also nicht nur ein reiner Backup-Server mit viel Speicherplatz, sondern darauf laufen auch die Systeme zum Überwachen unserer Hauptinfrastruktur. Wenn wir die nicht haben, können wir halt schlecht nachvollziehen, ob unsere Dienste noch laufen oder nicht. Dann kommt hinzu, dass die Firewall dementsprechend teuer ist, weil die alle Geräte sind auf 3 Jahre Service-Level ausgelegt. Bei der Firewall dementsprechend auch Software und Support mit drin. Die Firewall hat dementsprechend einen langen Support, weil da läuft dann über die ganze gesamte Kommunikation im Rechenzentrum drüber. Die schützt uns dementsprechend auch vor Angriffen, die aktuell zum Beispiel auf unserer Testinstanz von der Telefonanlage massiv einprasseln. Da läuft die komplette Kommunikation drüber. Wenn die ausfallen sollte, dann dementsprechend muss schnell gehandelt werden, muss ein Ersatz besorgt werden. Sollte da irgendeine Konfiguration mal komplett schief gehen, müssen wir diesen Support dafür haben. Das ist keine Selbstbaulösung, das ist eine Appliance, ein vorgefertigtes Produkt. Und der Backup-Server hat eine hohe Speicherkapazität für Backups und ist dementsprechend auch dafür da, um Dienste kurzfristig auch darauf laufen zu lassen, im Falle des Falles. Und das ist halt auch so dimensioniert, dass es für die nächsten 3 Jahre ausreicht, beziehungsweise 3 bis 5. Und nicht nur so eine kurzfristige Lösung. Zwei Fragen. Die eine Frage ist, kann man da auch zur Not noch andere Landesverbände mit reinnehmen, dass man sich das da quasi ein bisschen teilt? Und die andere Frage ist, müssen wir das jetzt in den nächsten 1-2 Wochen entscheiden oder läuft soweit alles so lange noch? Ich würde die Frage korrigieren, müssen wir das bis September entscheiden? dieses Thema schieben wir ungefähr schon seit einem Dreivierteljahr vor uns her. Es existiert gar keinen Schutz vor unserem System. Die können jederzeit angegriffen werden. Das heißt, wir sind davon abhängig, wie sicher unsere Software ist. Und Backup-System ist so, die Backup-Systeme, die oder das Backup-System, was bisher steht, ist eine günstige QNAP-NAS. Da steht, die steht direkt unterm Server und wir haben kein einziges Backup, was außerhalb des Rechenzentrums ist. Also das ist dementsprechend auf unserer Liste ziemlich hoch an kritischen System, an wirklich To-Do. Ich bekomme gerade von Bubimann oder Ansgar, der ja auch in der AG Technik ist, im Mumble die Meldung, das Backup-Ding bräuchten wir nicht unbedingt vor dem Wahlkampf oder gerade im Wahlkampf, möchte ich mal sagen. Die Firewall wäre aber okay. Ich würde da gerne noch ein paar mehr Stimmen zuhören, aber ich sehe gerade, Kai ist auch noch mal reingehüpft. Ja, und zwar, weil ich da in der AG Technik letzte Sitzung auch schon vorgesprochen habe. Ich habe diese Woche so ein bisschen von Finanzen erfahren und meine Meinung dazu ist einfach, die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist einfach nur wann. Das mit der Firewall würde ich davon tatsächlich auch so ein bisschen ausklammern. Vielleicht kann man da auch nochmal das an die AG Technik zurückgeben, da den Preis auch nochmal zu kontrollieren. Man muss aber einfach mal sehen, wir haben ein primäres System und da möge der Vorstand bitte mal zusammenrechnen, wie viel Kohle da tatsächlich in dem Hauptrechenzentrum steht und dann mal gegenhalten, was denn tatsächlich jetzt hier, wie viel Kohle das tatsächlich ist, die jetzt hier angefordert ist. Also es ist also nicht so, dass da jetzt irgendwie eine immense Forderung im Raum steht, wo man sagt, ey, das ist überdimensioniert, da können wir jetzt noch andere Landesverbände draufpacken. Nee, dafür ist das Ding gar nicht gedacht. Aber es ist durchaus so, dass die Situation schon länger so ist und dass man darüber reden kann, ob man das machen muss, bevor man die Finanzen des Landesverbandes ja, ich sag mal, in geregelten Bahnen hat. Nicht im Griff, das will ich jetzt nicht sagen, sondern einfach, bevor man dann eine saubere Übersicht hat. Ich würde, wenn überhaupt, wenn der Vorstand sich da dagegen äußert, tatsächlich nur darüber sprechen, wann und nicht ob. Das würde ich jetzt als ITler, würde ich das einfach so sehen, wie der Timi das gesagt hat. Es besteht dieser Bedarf, tatsächlich die Backups nach extern zu holen, schon lange. Und was die Firewall betrifft ebenso, ist halt nur die Frage, wann man das macht. Und ob man da jetzt von einem Termin im Wahlkampf redet, würde ich jetzt auch mal ausschließen. Ich würde halt nur sagen, hey, da kommen nicht nur einmalige Kosten, sondern da kommen auch noch langfristige Kosten auf den LV zu. und ja, dementsprechend das vielleicht nochmal in die Finanzen geben, da mal wirklich zu gucken, wo passt die Kohle hin und wo passt die nicht hin. Ja, was Herr Korax hier sagt, wenn das im Wahlkampf abbraucht, sind wir völlig im Arsch. Ja, korrekt. Das Problem hat aber auch schon bei vorigen Wahlkämpfen bestanden. Das Problem hat immer bestanden und wir waren bisher zu keinem Zeitpunkt als LV NRW so tatsächlich aufgestellt, wie wir es hätten sein müssen. Das war immer eine Frage der Finanzen auch, sonst hätten wir das schon viel eher beantragt, als ich noch in der AG Technik war. Und ja, da muss man sich nur Gedanken darüber machen, wann eigentlich. Letztendlich braucht man das, wenn man eine vernünftige Absicherung der IT haben will, tatsächlich. Da stimme ich dir sogar zu, dass wir über das Wann reden sollten. Und zwar würde ich das gern als ein Punkt in einem Budgetplan to come mit einplanen. Also wir arbeiten ja gerade daran, dass wir möglichst kurzfristig einen Budgetplan haben und einen Überblick, was von dem auf dem Konto wirklich unseres ist. Und bis dahin mag ich das tatsächlich nicht freigeben, diese Menge Geld. Ehrlich nicht. Genau. Sehe ich genauso. Also wir sollten das definitiv dann auch schieben. Ich sehe auch die Notwendigkeit, klar, keine Frage, aber das ist einfach ja so eine hohe Summe, da müssen wir erst wirklich dann die Budgetplanung vorliegen haben. Will ich eins kurz anmerken darf, sprecht bitte nicht von einer hohen Summe. Also tut mir einen Gefallen, das ist keine hohe Summe. Das ist keine hohe Summe, nicht in Bezug auf den Kontostand, das ist keine hohe Summe in Bezug auf das, was angeschafft wird. Ich finde Terminus an der Stelle einfach falsch. Sprecht davon, wir wissen nicht, wo es hinpasst, wir wissen nicht, wann es reinpasst, aber sprecht bitte nicht davon, dass es eine hohe Summe ist. Das stimmt einfach nicht. Könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr das Ticket in eurem RT eintippt, habe ich unten die Angebote dran getackert und da ist auch eine Ausschreibungsmatrix, wo man ganz schön alle Angebote, die wir bekommen haben, aufgelistet haben und dann sieht man, dass das wirklich die günstigsten sind. Wir haben bei der Firewall 1 rausgeworfen, weil das eine Bastellösung eher war, aber alles andere sind das die günstigsten Angebote, die uns hier als Vorlage. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Wahrscheinlich ist es auch wirklich im Verhältnis zu dem, was da dann geleistet wird. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe da keine Ahnung von. Es ist wahrscheinlich auch echt ein gutes Angebot. Aber halt eben, wie gesagt, im Verhältnis zu anderen Kosten, die halt auch noch anfallen, die wir berücksichtigen müssen, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt wurde, Länderfinanzausgleich, der Wahlkampf etc. pp. Geht es halt eben nicht um ein paar Euros, sondern schon um ein paar tausend Euros. Und ja, das ist halt nicht unbedingt wenig und nichts, was ich jetzt entscheiden wollen würde. Also wenn ich jetzt noch mal kurz was sagen darf, also stellt euch vor, ihr seid auf der Autobahn und ihr wisst, okay, bevor der Crash kommt, sollte ich den Sicherheitsgurt anlegen. Dass ich den anlegen muss vor dem Crash, weiß ich auf jeden Fall. Bin ich auch bereit zu, aber ich warte jetzt einfach noch ein bisschen. Und genau das ist die Gefahr bei eurer Argumentation jetzt gerade. Wir brauchen dieses Backup. Ja, wenn wir es haben, dann sind wir sicher, dann können wir im Schadensfall reagieren. Und dann haben wir im Zweifelsfall alle unsere Daten gesichert, unsere Programme, unsere Services. Wir sind weiter handlungsfähig. Wenn wir jetzt Risiko spielen, dann kann es durchaus sein, dass uns das auf die Füße fällt. Und das wird dann richtig schmerzhaft. Also wenn ihr wisst, ihr wolltet das sowieso ausgeben, dann gebt es so früh wie möglich aus. Wenn wir wissen, ob wir es haben, ja. Der genau. Alex hat das schon mal in Sachen Backup ganz gut beschrieben. Das Thema Firewall schieben wir schon länger vor uns hin. Wir hatten in den letzten Wochen auch einige Probleme mit unserer bisher kleinen gespendeten Firewall, die da steht. Die macht gar keine Firewall-Funktionalität, also die schützt unsere Systeme nicht, sondern die sorgt nur aktuell für unseren Zugang zum Rechenzentrum außerhalb und für den Zugang auf zum Beispiel Bunker, auf Verwaltung, über den sogenannten VPN-Tunnel. Die fährt aktuell an ihre Leistungsgrenzen. Ja, ich glaube, die Notwendigkeit bestreitet echt keiner. Und wenn wir da jetzt wirklich konkret aussagen könnten, dann würden wir das auch gerne tun. Aber ich glaube, wir können es im Moment einfach schlicht und ergreifend nicht konkret sagen, weil wir nicht wissen, wie viel Geld wirklich noch zur Verfügung steht. Also sagen wir es mal so, ich würde darüber heute entscheiden, wenn Steffi da wäre. Ohne Steffi habe ich da eher Bauchschmerzen, weil ich da keinen Einblick in die Finanzlage zurzeit habe und auch auf die Sachen, die auf uns zukommen. Mit Absprache von Steffi würde ich das auf jeden Fall abstimmen, beziehungsweise dafür stimmen. Geht's die halt Firewall kann übrigens auch einzeln angeschafft werden. Die ist unabhängig von dem Modul 2. Wie gesagt, das ist halt mit Backup immer so ein Glücksspiel. Passiert was nicht. Wenn aktuell zum Beispiel unser Raid im Eimer geht, dann haben wir halt die Sicherungen, die da drunter stehen, die irgendwie halbwegs aktuell sind, aber es kann durchaus sein, dass wir eine Woche brauchen, um das wieder hinzubiegen. Das heißt, dann ist man halt mal eine Woche offline. Würde es also reichen, wenn wir heute nur über die Firewall abstimmen? Das Backup. Oder Backup. Firewall. Firewall ist Modul 1 und Backup wäre Modul 2, aufgeteilt in A und B. Genau, und Firewall ist doch das, was wir auf jeden Fall brauchen, damit wir... Firewall kommt ins Hauptrechenzentrum. Die Backup-Geschichte wäre in einem ausgelagerten Rechenzentrum. Also ja, warte mal, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir ungeschützt sind. Hey, was für eine Einladung. Wir sollten uns schon jetzt um die Firewall kümmern. Also ich bin dafür, dass wir über die Modul 1 abstimmen. Wie ungeschützt sind wir denn? Gerne da schon drüber reden. Jetzt genau, exakt. Würde ich nicht gerne in einem öffentlichen Teil besprechen. Das ist total verantwortungslos. Ist mir schon klar. Paki. Ich wollte nur schon mal die Sachen hochladen. Darkwind, du bist auch oben. Wolltest du auch noch was sagen? Ich habe schon mich geäußert. Achso, okay. Ebenfalls würde ich noch mal. Gut, wie verbleiben wir? Wollen wir über Modul 1 zumindest abstimmen? Heute. Ja, das, was wir machen werden. Also ich werde den Antrag für die Infostandpakete dann jetzt erstmal nicht stellen. Das ist ein ähnlicher Wert wie Modul 1. Nicht ganz so hoch. Dann lasse ich das erstmal sein. Dann lasst uns über die Firewall abstimmen. Was heißt die Infostandpakete? Es soll ja nochmal in eine nächste Runde gehen. Infostandpakete. Und da schwebt ihr mir vor, mindestens 10 Pakete anzuschaffen, was ungefähr 3,5 wären. Also ich sehe persönlich eigentlich das Modul 2 fast als wichtiger. Ich wollte auch gerade fragen, ist ein Backup eigentlich wichtiger, wenn alles kaputt fratze ist, dann kann uns die Firewall doch auch im Zweifelsfall egal sein. Das Problem ist, 2 benötigt implizit auch 1. Weil aktuell war es so gedacht, dass man den Backup-Server mit der alten Firewall dann betreibt und die neue dann davor stellt. Das hängt halt alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Okay, bringen uns aber an der Stelle überhaupt nicht weiter. Wir reden jetzt die ganze Zeit groß und breit darüber, wie ungeschützt wir sind. Deswegen würde ich lieber über die Firewall reden. Der Boobyman sagt auch die ganze Zeit, wir brauchen das Backup nicht unbedingt. Da ist auch eine gewisse Uneinigkeit, aber ich vertraue auch Boobyman. Lasst uns über Modul 1 zumindest abstimmen. Wenn 2 sowieso von 1 abhängig ist und wir nur 2 machen können, wenn wir das ganze Paket nehmen, hey, bringt auch nichts. Also 1. Ich möchte nochmal anfügen, wir sind natürlich nicht komplett ungeschützt, sondern es gibt halt gewisse Sachen, die damit wirklich viel schöner und sicherer funktionieren würden. Also wir geben nicht die Daten ja alle raus aktuell. Ja, richtig. Aber du sagst selber, 2 baut auf 1 auf. Und wir sagen die ganze Zeit, das komplett geht jetzt gerade nicht. Wenn du sagst, wir brauchen aber lieber 2 oder sollten 2 haben, dann müssen wir an der Stelle sagen, geht jetzt gerade nicht. Es ist generell so, mit welchem Risiko man aktuell lieber leben möchte. Das Risiko bei Modul 1 wäre, wenn wir die nicht haben, dass in unsere Systeme jemand eindringen kann aufgrund von Schwachstellen in den Systemen. Oder bei Modul 2, wenn halt dementsprechend ein gravierender Störfall, nenne ich ihn mal einfach, am Rechenzentrumstandort passiert, also zum Beispiel Brand etc. Was dementsprechend gemacht werden kann, ist eine lokale Datensicherung. Wenn wir das einbauen, im Rechenzentrum eine lokale Datensicherung ziehen, die wird dann extern aufbewahrt. Die wäre dann aber, je nachdem wie lange man das rauszögert, nachher veraltet. Also ganz ehrlich, ich glaube eher, dass jemand von außen versucht, in die Systeme zu kommen, als wenn das Rechenzentrum jetzt gerade in den nächsten 2, 3, 4 Wochen abfackelt. Dass jemand, das auf jeden Fall automatisiert versucht wird, in unsere Systeme einzudringen, ist auf jeden Fall aktuell schon Fakt. Hey, wo reden wir dann noch? Aber das ist halt generell normal bei offenen Systemen. Ja, mein Vorschlag, wir stimmen jetzt über 1 ab, behalten 2 A und B im Hinterkopf. Wir können es jetzt eh nicht alles machen. Ich wäre definitiv für die Abstimmung und für das Auseinandernehmen des Antrags. Ja, ich auch. Kurze Zwischenfrage. Modul 1 Firewall kostet 4.800 und glaubt einmalig, jährlich zu entrichten noch irgendwas? Nein, das ist für die nächsten 3 Jahre der komplette Preis. Da ist das 3 Jahre Service Level mit Software und Hardware direkt mit drin. Also, ist also direkt für 3 Jahre. Richtig. Dann würde ich jetzt Modul 1 abstimmen. Sasa. Ich enthalte mich. Paki. Ich auch. Frau Maya. Ja, ich mich auch. Daniel. Keine Ahnung, ich weiß, dass wir den Kram brauchen, nur wie soll ich es heute ohne einen aktuellen Blick auf die Finanzen beurteilen können? Klar braucht man, klar wäre ich dann... Aber dafür, dagegen oder Enthaltung, Daniel? Keine Stimmabgabe. Keine Stimmabgabe. Carsten. Dafür. Ich bin auch dafür. Ali. Dafür. Damit haben wir 3 dafür, 1 keine Stimmabgabe, 3 Enthaltung. Der Antrag ist angenommen. Modul 1 ist angenommen. Modul 1. Ist der dann jetzt tatsächlich angenommen, wenn 3 Enthaltungen, eine Nichtstimmabgabe und 3 dafür sind? Ja, klar. Jo. Okay. Was hast denn du gehofft? Das war das ja, die ganze nee, Zeit so. Ja, nee, alles gut. Ja, nee, alles gut. Ich habe da gerade irgendwie was anderes noch im Kopf gehabt. Ja, vergiss das. Dann haben wir Modul 1 angenommen. Der Form halber müssen wir noch über die anderen Module abstimmen, oder? Zieht die AG Technik die anderen Module erstmal zurück? Wie soll das denn jetzt weiter geplant sein? Dass es einen Budgetplan geben wird und wenn wir den haben, können wir den Rest entscheiden. Wann kommt denn der Budgetplan? Wir würden da auf euch zurückkommen in den nächsten Wochen. Ich würde eher sagen in den nächsten 2 Monaten, nicht in den nächsten 3-4 Wochen. Ja gut, ja. Das macht Sinn, dass wir uns da nicht zu sehr festlegen. Genau, wir sind da dran, wir arbeiten dran, da Lösungen zu schaffen und so schnell wie möglich da Zahlen zu liefern. Die AG Technik würde dementsprechend das Modul 2a und 2b erstmal zurückziehen und würde dementsprechend bitten, das bei der nächsten Vorstandssitzung immer auf Wiedervorlage zu setzen, bis ein Finanzplan steht. Ich bitte auch dementsprechend schnellstmöglich einen Finanzplan zu erstellen. Das liegt auch in unserem eigenen Interesse, dass wir das tun. Das kannst du uns mal glauben. Also zieht ihr den zurück? Nein. Oder nicht? Nein, wir ziehen ihn nicht zurück. Wir könnten ihn aber vertagen. Genau. Dass er dann auf der TO bleibt. Genau. Dann wird der Rest, ist der Antrag vom Antragsteller auf Vertagung. Ich frage einmal ab, Sasa. Dafür. Paki. Na klar. Frau Maja. Dafür. Daniel. Ja. Carsten. Ja, ich auch. Und Ali. Ich auch. Gut. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ja. Der Vorteil ist halt, wenn wir jetzt in den nächsten 1, 2, vielleicht 3 Wochen das noch hinkriegen, lässt sich das vernünftig noch vor dem Wahlkampf, vor der Wahl einrichten. Danach wird das dann wieder schwieriger, das erst vorher. Lennart, wir wissen, wie dringend das ist, wirklich. Wir wissen das wirklich, aber glaub uns, es tut uns auch weh, das zu schieben. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einfach sage, ja, okay, komm, in 2 Wochen haben wir einen Finanzplan, dann würde ich jetzt hier lügen, wenn ich sage, wir können in 2 Wochen einen kompletten Budgetplan aufstellen. Ja, das ist leider utopisch. Wir müssen da um Geduld bitten. Das wird einfach eine Weile dauern. Wir haben wirklich eine Menge Baustellen. Wir sind da dran, die abzuarbeiten. Ja, es braucht halt wirklich Zeit. Also wir geben uns echt größtmögliche Mühe, da die Sachen so schnell wie möglich voranzubringen. Gut, dann würde ich mit dem nächsten Antrag weitermachen. Und bedanke mich bei Lennart, Timmy und Bubimann für die Stellungnahmen dazu. Nächster Antrag, Ticketnummer 82303, CSD Wuppertal 2013, Antrag von Stefan Kotters. Und es geht darum, ein Budget aus Landesmitteln freizugeben. Stefan, bitte. Ja, in 2 Wochen haben wir bei uns einen CSD hier in Wuppertal und für den Stand müssen wir 150 Euro bezahlen, für den Strom 20 Euro. Und wir müssen halt eben ein Anmeldeformular unterschreiben, beziehungsweise das müsste halt eben der Vorstand dann tun. Alternativ, wenn halt eben das Budget nicht freigegeben werden würde, würde ich mich halt eben bereit erklären, den Betrag zu spenden. Allerdings halt eben als Aufwandsverzichtspende. Das würde dann bedeuten, dass ihr mich dann beauftragen müsstet, das zu tun, den Stand anzumelden und so weiter. Okay, danke. Sind Fragen von den Vorstandskollegen? Nein. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich den Antrag gerne abstimmen. Ali? Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten? Jo. Daniel? Dafür. Frau Maja? Dafür. Paki? Dafür. Und Sasa? Dafür. Einstimmig angenommen. Viel Spaß auf dem CSD. Ha, ich werde wohl vorbeikommen. Ja, gerne. Wenn du magst, kannst du von den anderen Piraten auch noch Leute einladen. Und im Ticket habe ich angehängt halt eben das Antrags, das Formular für die Anmeldung des Stands. Das wäre nett, wenn ihr das dann unterschreiben und den Veranstaltern senden könntet. Okay, solange die ganzen Kontaktdaten und so, wo wir das hinschicken müssen, mit dabei stehen, wird das wohl kein Problem sein. Wer macht das? Ach so, ja, wer? Soll ich's machen? Hey, du hast den Hut auf. Mist. Okay, ich mach das. Ja, das Formular ist direkt für einen Fensterbriefumschlag vorgesehen und da sind auch die Kontoinformationen, wo dann der Betrag hinüberwiesen wird drin. Okay, da brauche ich ja noch Steffi mit hin dazu, aber das dürfte kein Problem sein. Das ist eine PDF-Datei, oder? Ja. Okay, wunderbar. Ja, gut. Dann kommen wir zu den in der Zwischenzeit abgestimmten Umlaufbeschlüssen, die ich kurz für die Aufzeichnung vorlese. Das erste ist Ticket Nummer 82186, ein Nachplus für die Versandkosten der Schirme über 105 Euro, dem wir zugestimmt haben. Versandkosten für die Städtische ist das nächste, 82187. In Höhe von 174 Euro netto für die inzwischen bekannten Versandkosten. Das nächste ist Antrag 82210, 10.000 Modellierballons zum Gesamtpreis von 500 Euro inklusive Versandkosten, dem wir zugestimmt haben. So viel zu den Umlaufbeschlüssen. Wir kommen zum Thema Sonstiges und beginnen mit dem OV Poolheim. Volker, ja. Bitteschön. Ja, wir sind ja inzwischen existieren seit über 5 Monaten und inzwischen existieren wir sogar bei Sage, sprich wir haben also da einen Kundenkreis, im Verwaltungsportal des Bundes sind wir im Prinzip auch drin, plus im Verwaltungsportal NRW gibt es den OV Poolheim noch nicht. Und zwar auch als Ansprechpartner, da, wenn man da auf den ins Verwaltungsportal geht, dann sieht man also zum Beispiel den Rhein-Erft-Kreis, der nach uns gegründet worden ist, aber OV Poolheim steht da nicht. Gehe ich in meine persönlichen Daten, steht bei Ortsverband nicht zugeordnet. Und wir haben als Vorstand auch keinen Zugriff auf unsere Mitgliedsdaten. Und das finde ich also gelinde gesagt etwas bescheiden. Okay. Ich habe ja gesagt, wir nehmen das Thema heute mal mit drauf auf die Sitzung hier. Ja, der OV Poolheim ist nicht im NRW-Verwaltungsportal drin. Erste Zwischenfrage von mir wäre, was ist denn das Verwaltungsportal des Bundes? Ja, beim Bund gibt es ja einmal diese Finanzbuchhaltung und parallel hängt da ja irgendwie noch so ein Verwaltungstralala dran, das auf diese Daten zugreift. Und da gibt es uns unter Kreis Nummer 213. Okay, das Tralala kenne ich jetzt nicht, aber das wird sicherlich ein internes Tool sein. Es wird wahrscheinlich das CRM oder das Sage-Modul sein, was du meinst, ja, was da hinten dran hängt. Ja, das CRM heißt das, glaube ich. Und das ist CRM. Genau. Ja, es spielt übrigens auch keine Rolle, dass der Kreis nach euch gegründet wurde. Das ist für mich aus dieser Sicht völlig belanglos. Unsere Einstellung im Moment dazu ist, dass die Ortsverbände sich bitte mit den Kreisverbänden zusammensetzen, koordinieren, weil die Ortsverbände sind eine Untermenge, eine Teilmenge der Kreisverbände. Das heißt, die Ortsverbände können sich jederzeit an die Kreisverbände wenden und können sich dort ihre Mitgliedsdaten abholen. Die Mail, die du mir geschrieben hast, hatte schon wieder so tolle Schlagwörter drin, dass sie auf euer satzungsgemäßes Recht besteht. Das impliziert schon wieder so oder lässt schon wieder mitschwingen, ja, wenn du mir das nicht gibst, dann klage ich. Das ist etwas, worauf ich relativ allergisch reagiere, weil das nicht die Art und Weise ist, wie wir miteinander schreiben sollten. Deswegen nochmal sind wir jetzt hier. Das Problem, was wir im Moment haben, das Problem, was wir noch nicht im Moment haben, ist, dass wir 391 kleine Unterorgs haben, nämlich die Städte und Stadtteilverbände. Ich meine, es können 391 und mehr werden. Eine Kreisverbandsgründung ist eigentlich für uns in NRW etwas Nettes, weil es entlastet den Landesverband. Ich höre Claudia schon eigentlich immer jubeln, wenn Entlastung am Horizont aufzieht. Und es ist einfach so, wenn wir die gesamten Ortsverbände mit bei uns administrativ reinnehmen würden, müssten wir zum Beispiel jeden einzelnen Ortsverband verwalten, indem wir nämlich immer wieder darauf achten, wann hat ein Ortsverband oder Stadtteilverband, je nachdem was es ist, eine Mitgliederversammlung, gründet sich neu, hat einen neuen Vorstand. Und um genau das zu verhindern, sollte es eigentlich sein, dass die Kreise mit ihren Ortsverbänden kommunizieren und die Daten dort weitergegeben werden, weil sie ja von dem Land die Daten bereits in den Händen halten. Also ich habe gestern mit dem Kreisverband gesprochen, respektive Jannes ist ja auch hier, und der ist also nicht unbedingt begeistert, wenn er uns also das eine oder andere Mal, eventuell auch etwas öfters, die Daten raussuchen soll. Du sprachst von alle zwei Wochen, Liebelein. Aber er hat schon recht. Ich hätte gerne im Verwaltungsportal, wenn wir diesen Service anbieten, was wir ja machen müssen, so oder so, eine Möglichkeit, dass ich nicht andauernd diese Datei durcharbeiten muss an Leuten, die vielleicht den Stadtteilverband gewechselt haben oder ausgetreten sind. Wäre es möglich, dass man da irgendwie ein Benachrichtigungssystem ins Verwaltungsportal mal als Verbesserungsvorschlag integriert, dass, oder ein Filter, dass man die einzelnen Stadtteile daraus filtern kann? Müsste man mal überlegen. Das müsste man an den, oh Gott, das kann man an Postleitzahlenbereichen festmachen. Das könnte man eventuell tun. Also ich bin auch hier aus dem Rhein-Erft-Kreis. Mein Problem dabei war, Volker hatte mich auch schon gefragt, ob ich ihm die Daten geben kann. Ich kann zwar ja alle Mitglieder im Kreis sehen, ich kann auch sehen, in welchem Postleitzahlbereich die wohnen und könnte es auch demnach raussortieren. Ich kann aber nicht wissen, ob jetzt auch andere Mitglieder trotzdem in den UV Pulheim gewechselt sind oder ob welche gesagt haben, sie wollen nicht zum UV Pulheim gehören und sich nur dem Kreis haben zuordnen lassen. Das hätten wir gerne, dann können wir das auch gerne machen. Wenn ich mal kurz dazu fragen darf, wird nicht über die Zahlen auf diese Art auch der Beitragsanteil für die Ortsverbände, den es laut Bundesstation gibt, berechnet? Dann muss das doch sowieso in irgendeiner Weise vom Land festgehalten werden. Ganze Finanzabwicklung dahingehend läuft in diesem Sage-Tool. Die läuft nicht bei uns in der Verwaltung. Wie ich gehört habe, arbeiten die anderen Landesverbände mit diesem CRM-System und damit ist das verheiratet. Wer arbeitet womit und was ist wie verheiratet? Also mir wurde gesagt, dass also lediglich Nordrhein-Westfalen ein eigenes Verwaltungstool hat, die anderen arbeiten mit dem an Sage angehangenen CRM oder wie das Ding heißt. Ah, du meinst, sie haben kein eigenes externes Portal und nehmen den Datenbestand, der im CRM, in dem Sage drin ist. Meinst du das? Respektive die Leute, die mit Mitgliederverwaltung und nicht mit Kasse zu tun haben, können über einen CRM-Zugang dann eben nur auf die Mitgliederdaten zugreifen. Ja, und wenn du mit denen redest, fragst du mal, wie toll sie das finden. Oh ja. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Carsten, du hast gerade gesagt, du hast gerade nachgefragt nach dem Verwaltungsurlaub auf Bundesebene und hast gesagt, du würdest das nicht kennen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du hast überhaupt keine Ahnung oder du stellst dich blöd. Und beides ist echt eine schlechte Idee. Nein. Bleib mal oben, Björn. Renn nicht direkt wieder weg, nachdem du rumgerentet hast. So, nochmal. Wo soll ich keine Ahnung haben oder wo soll ich mich blödstellen? Du hast gerade gesagt, mit dem Verwaltungsportal hast du Volker gefragt, wie das denn so funktioniert. Du kennst es nicht auf Bundesebene. Ich habe gefragt, welches? Ja, weißt du es nicht oder war es eine rhetorische Frage? Es tut hier gerade nichts zur Sache. Sorry, Leute, wenn ich da reingrätsche, aber ich habe auch wenig Zeit. Ja, du hast da vollkommen recht. Ich brauche eine pragmatische Lösung, also etwas, was ich wirklich durchziehen kann in den nächsten Monaten. Ich würde gerne eine Frage dazu stellen, Carsten. Was denkst du, wie lange das dauert, diese Postleitzahlenabfrage reinzubringen? 1-2 Tage. Super. Wärst du damit zufrieden, Wirkungstreffer? Ja. Wärst du damit zufrieden, Volker, dass ihr dann die Daten bekommt über die Postleitzahlenanfrage von eurem Kreisverband? Vielleicht nicht alle 2 Wochen erneut die Daten abfragen? Also wenn ich die in relativ kurzem Abstand die Daten unserer Mitglieder bekomme, bin ich damit zufrieden. Denn wir haben jetzt einen Wahlkampf vor der Brust und ich muss zum Beispiel oder will zum Beispiel über die Mitgliederdaten die Leute anschreiben, um sie zu aktivieren nach Möglichkeit. Naja, aber dafür brauchst du ja nicht alle 2 Wochen die Daten, wenn du sie einmal hast. Die ändern sich ja nur nicht täglich. Und Leute, die bei euch Mitglied werden, solltet ihr erkennen. Das kommt drauf an, ob sie einen Mitgliedsantrag bei uns stellen oder ob sie direkt an den Landesverband schicken. Ja, ich Ich würde darauf bauen, dass ihr das vernünftig nutzt und du, Volker, nicht irgendwie alle zwei Wochen nachfragst, ist wieder ein neuer da, weil auch der Rhein-Erft-Kreis hat einen Wahlkampf zu stemmen und dementsprechend auch Aufgaben zu tun. Das haben wir jetzt alle. Das wäre eine Kompromisslösung, die kurzfristig machbar ist und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr damit leben könntet. Ich meine, ein Problem ist damit noch nicht gelöst, dass im Verwaltungsportal eben immer noch steht, dass es den Overpuller nicht gibt. Das ist aber jetzt eher ein philosophisches Problem, oder? Die Existenz des OV-Poolheim ist in unsere Seelen gebrannt, Volker. Also, solange das mit den Mitgliedsdaten ist und ich nicht andauernd diese Liste per Hand durcharbeiten muss, sondern das nach Postleitzahlen abfragen kann, ist das überhaupt kein Problem. Also das ist auch nicht so das Problem, wie gesagt, das könnte ich auch jetzt schon innerhalb von einer Minute machen. Mein Problem war halt bisher, ich weiß nicht, ob die dann wirklich alle zum OV Poolheim gehören und ob es noch andere gibt, die da dann nicht bei sind, aber trotzdem dazu gehören. Aber die Liste anhand der Postleitzahlen erstellen und an Volker schicken ist auch jetzt kein Problem, kann ich machen. Super, dann wäre das doch eine tolle Kompromisslösung. Wärst du dann bereit, deinen Antrag zurückzuziehen, Volker? Ja gut, im Endeffekt hat mir der Carsten ja auch, also unser Carsten, gesagt, dass also es Leute gibt, die also postleitzahlmäßig zwar im Poolheim stehen, aber nicht mehr zum OV Poolheim gehören. Die müssten natürlich dann auch irgendwie da rausgefiltert werden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kann nicht wissen, ob es so ist. Also. Volker, wolltest du nicht einfach den Schuppen wieder dicht machen? Der macht doch mehr Probleme, als er bringt. Wenn es Leute gäbe, die dort wohnen, wenn es Leute gäbe, die in Poolheim gemeldet sind und wohnen und nicht zum Ortsverband gehören, dann muss dazu ein entsprechendes Verfahren gelaufen sein. Das kann man beantragen. Wer das nicht einer beantragt hat, dann ist er halt Mitglied. Genauso wie im Kreisverband. Das heißt, wir werden also informiert, wenn uns einer verlässt, auf die Art und Weise. Wenn einer hingeht und sagt, ich möchte jetzt zum Kreisverband Köln gehören oder zum OV Dingskirchen, dann gibt's dazu einen Vorgang, ja. Gut. Dann bin ich zufrieden. Vorläufig. Okay, das heißt, du ziehst den Antrag zurück. Janis, wir telefonieren morgen. Ist das so? Ziehst du den? Ich möchte es nur einmal als Äußerung von dir haben fürs die Aufzeichnung. Ziehst du den Antrag zurück, Volker? Ja. Vielen Dank. Kommen wir zu Bad Salzuflen. Antragsteller ist, beziehungsweise Redner ist Hans Immanuel. Ja, hallo. Wir haben in Bad Salzuflen, gehört zum Kreisverband Lippe, seit Sommer letzten Jahres ein Parteimitglied, das Mitglied des Rates der Stadt ist. Dieses Parteimitglied ist gewechselt von der bunten Liste Bad Salzuflen zu den Piraten. Diese bunte Liste, um es in Telegrammform zu sagen, ist die ehemalige Fraktion der Linken. Als Linker ist er in den Stadtrat gewählt worden, deren Ratsmitglieder, deren zwei ausgetreten sind und sich mit einem Ratsmitglied einer Wählervereinigung zu einer Dreierfraktion zusammengeschlossen haben. Die hat er dann wieder verlassen, weil sie keine Mitgliedschaft in einer anderen Partei zulassen. Der Mann ist dann also Mitglied der Piratenpartei gewesen, das haben einige mitgekriegt, und hat seit Oktober, wie wir inzwischen von ihm auch wissen, Gespräche mit einem anderen fraktionslosen Ratsmitglied geführt, der zu einer Wählergemeinschaft gehört, die nicht nur Einzelne, sondern jeder, der sich damit beschäftigt, hier in der Region als rechtsradikal bezeichnet. Er hat mit dem vereinbart, eine Fraktion zu gründen. Und der Kreisverband Lippe hat auf einer Mitgliederversammlung Anfang Januar einstimmig ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn deswegen beantragt. Die entsprechenden Unterlagen liegen dem Landesvorstand vor. Dieses Ratsmitglied ist ja nach wie vor Mitglied der Piratenpartei und betreibt damit auch Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt hat als Fußnoteninformation gerade den, was in NRW ziemlich einmalig ist, die Fraktionsbildung dieser beiden Ratsmitglieder abgelehnt mit der Begründung, es bestünde keine politische Nähe, weil der Mann, als er noch linken Sprecher war, dieser Wählergemeinschaft immer rechtsradikale und sonst welche Gesinnung vorgeworfen hat. Das hat dann der Bürgermeister mit Genuss zitiert. Das Verfahren läuft jetzt vor dem Verwaltungsgericht. Nichtsdestotrotz ist er Mitglied dieser Wählergemeinschaft, auch der zugehörigen Verein der Wählergemeinschaft, und agiert nun als Ratsmitglied der BITS und der Piraten. Und das schadet uns in Bad Salzuflen natürlich erheblich und auch in der ganzen Region, denn die sind hier in Ostwestfalen-Lippe, wer nicht weiß, wo das Licht, möge auf dem Atlas gucken, in Ostwestfalen-Lippe ziemlich bekannt. Wir haben monatelang jetzt gewartet. Es ist dazu nichts passiert. Inzwischen ist dieses Ratsmitglied an die Öffentlichkeit gegangen und wirft den Piraten vor, dass sie hier mit einem Mitglied in unverantwortlicher Weise umgehen, indem sie seine politische Wirksamkeit als Pirat und Ratsmitglied unmöglich machen würden, also die Piraten NRW unmöglich machen würden, dadurch, dass so ein Ausschlussverfahren wie ein Damoklesschwert über ihm hängt, ohne dass dort etwas passieren würde. Ich habe jetzt persönlich, weil ich als Person hier in der Region der bekannteste Pirat in unserer Stadt hier bin, Anfragen von der örtlichen Tageszeitung, von einer bundesweiten Presseagentur, Evangelischer Pressedienst, von einer bundesweiten Wochenzeitung und von einer bundesweiten Tageszeitung, die aufgescheucht sind und sich nun bei mir erkundigen. Ich werde mit denen morgen reden und ehe ich das tue, möchte ich gerne vier Fragen an den Vorstand stellen. Damit das leichter zu verfolgen ist, schreibe ich die gerade in die Chatspalte des Pads, wenn das okay ist. Ja, wird schwierig, aber versuch's mal. Kannst du mir die nicht eben mailen, dann kopiere ich sie rein. Ich weiß jetzt. Copy-Paste schon drin, da ist es ja schon. Ich lese dir einmal vor fürs Protokoll. Das kann ich ja gerade machen, weil ich dann eben noch das Wort zu sagen. Ob ihr die Fragen beantwortet, ist eure Sache, aber ich habe sie dann heute gestellt. Und was ihr jetzt damit macht, ist sozusagen euer Ding. Bitte keiner andere darauf antworten, außer mir. Die erste Frage ist, hat der Landesvorstand den Ausschluss des Ratsherrn Günther Kleinpenning beantragt? Dürfen wir nicht sagen. Es wird leider so furchtbar für dich sein. Wir können gern versuchen, privat nochmal einen anderen Weg zu finden. Nee, aber das interessiert mich nicht. Was ich jetzt sage, werde ich zitieren. Es geht hier um öffentlichen Vorgang. Ich weiß, dass in jeder Partei die Frage, ob gegen ein rechtsradikalen Ausschlussverfahren gestellt ist oder nicht, auch öffentlich gesagt wird. Ich habe diese Fragen, ich möchte sie hier loswerden. Lasse mich alle vier stellen, dann kannst du dazu sagen, gar nichts oder was immer du meinst. Nein, ich beantworte dir nach und nach, nur damit du das Verständnis hast, generell zu Ordnungsmaßnahmen, die laufen oder eventuell laufen, dürfen wir nichts sagen. Ihr dürft sagen, ob ihr etwas beantragt habt und ihr könnt die vierte Frage auch beantworten. Ich möchte jetzt mal vier Fragen sagen. Vielleicht kannst du dann sie zusammen beantworten oder auch nicht. Die zweite Frage ist, wann rechnet der Landesvorstand mit der Eröffnung des Verfahrens gegen Günther Kleinpenning? Dann die Frage, hat der Landesvorstand für diesen Rechtsaußenpiraten das Ruhen der Mitgliedsrechte beschlossen? Und die vierte Frage, was können wir als politische Stellungnahme der Piratenpartei NRW zum Fall Kleinpenning den Medien weitergeben? Ja, im Satz zu den ersten dreien tut es mir leid, dass ich dazu öffentlich einfach nichts sagen darf oder wir generell nichts sagen dürfen. Dann kann ich der Presse nur sagen, dass auch mir, genauso wie unserem Kreisvorstand, der Landesvorstand dazu keine Auskunft gibt. Also Hans-Emanuel, wir haben einen ähnlich gelagerten Fall, aber das ist nichts für eine Vorstandssitzung und ich würde dich da bitten, vielleicht mit uns nochmal so das Gespräch zu suchen. Das sind personenbezogene Daten, wir müssen da höllisch aufpassen, dass hier jetzt niemand an den Pranger gestellt wird. Das will ich persönlich nicht. Insofern möchte ich das nicht hier an dieser Stelle mit dir klären. Aber wenn es darum geht, dass irgendjemand mit dem Titel des Piraten und rechtsradikalen Gesinnungen da in der Öffentlichkeit auftritt, dann kriegt er ein Problem. Und da werden wir uns dann auch pressetechnisch zu äußern. Das haben wir bei Pro NRW gemacht und das würden wir in dem Fall auch tun. Insofern kannst du dir da unserer Unterstützung sicher sein. Das Problem besteht bereits jetzt seit einem halben Jahr. Wenn du sagst, wenn das so ist, werdet ihr, das hättet ihr seit einem halben Jahr tun können. Euch meine ich jetzt nicht als Person, sondern den Landesvorstand, wer immer das dann gewesen ist. Wir haben das Problem akut. Ich kann wohl kaum der Taz oder der Nachrichtenagentur sagen, das beantworte ich euch, was ihr mir als Fragen gestellt habt in ein paar Monaten. Und ich kann auch nicht als Antwort auf Presseanfragen, die an mich persönlich gerichtet sind, sagen, dazu kein Kommentar, sondern ich sage dann meine Meinung dazu. Mir nützt es nichts. Mir nützt es nichts, gerüchteweise dies und jenes zu hören oder unter dem Siegel der Vertraulichkeit von irgendeinem Schiedsgerichtsmitglied dies und das zu hören, sondern ich frage ja extra in einer öffentlichen Sitzung. Und wenn die Piratenpartei zu so einem öffentlichen Vorgang nichts sagen kann, ist das ein Politikum. Der Mann ist ja nicht insgeheim Ratsmitglied und tätig. Das war in allen Zeitungen der Region bis hin zur jüdischen Allgemeinen bundesweit. Wenn dazu von der Partei nichts gesagt wird, vielleicht weil Bad Salzuflen so weit weg ist und nicht Köln Du hast ist, mir nicht zugehört. Ich würde da gerne was zu sagen. Was ich gerne dazu sagen würde, ist, dass man, das ist auch das, was ich empfehlen würde, was du der Presse weitergeben kannst, dass zu einem akuten Fall, wo es auch um Datenschutz rechtlich relevanten Daten geht, man natürlich aufgrund des Datenschutzes keine Auskunft geben darf, dass man aber generell auf die Unvereinbarkeitserklärung verweisen kann, dass wir mit dem Beschluss von nicht Neumarkt, sondern Neumünster, genau in Neumünster uns ganz klar dazu bekannt haben, dass rechtsradikale Tendenzen bei uns keine Chance haben in der Partei und dass, wenn jemand rechtsradikale Äußerungen von sich gibt oder mit rechtsradikalen Parteien oder Politikern zusammenarbeitet, er nicht die Meinung der Piratenpartei wiedergibt. Ja, und wenn das sonst auch zu viel wird, irgendwie mit den Presseanfragen oder sonst was, kannst du sonst, oder dir das halt persönlich zu viel wird und du auch nicht weißt, wie du das handeln sollst, kannst du da auch gerne auf unsere Pressestelle dann verweisen. Ich weiß, wie ich das handeln soll, mir wird das auch nicht zu viel und ich werde mich dazu auch äußern und ich werde dazu auch sagen, dass ich weiß, dass bei Grünen oder FDP vergleichbare Fälle auch mit einem politischen Kommentar der verantwortlichen Vorstände versehen werden und ich nicht verstehen kann, dass die Piratenpartei die Politik transparent machen will zu einem solchen Vorgang, der hier durch alle Zeitungen gegangen ist und auch bundesweit keinerlei Stellungnahme abgeben. Für mich klingt das nach einem typischen Verhalten aller Bodo Thiessen. Das können wir uns im Wahljahr nicht leisten. Also mir wird das nicht zu viel, sondern ich werde da was zu sagen. Aber ich wollte, du weißt, dass die Chance auf ein erfolgreiches PAV sich verringert, wenn wir gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen. Ich kann nicht verstehen, dass eine politische Stellungnahme ein Verstoß gegen Datenschutzrichtlinien ist, als die SPD ein Verfahren losließ gegen einen Autor, der rechtes Zeug hat, dann haben sie auch politisch gesagt, was sie davon halten. Ihr müsst ja zum Verfahren nicht sagen. Wir haben dir doch gerade, warte mal Jens, wir haben dir doch gerade angeboten, dass wir uns da in Ruhe nochmal drüber unterhalten. Dann lass uns das doch bitte machen. Ich kenne die Hintergründe nicht, ich kann mich da jetzt nicht zu äußern. Gib mir die Daten, sag mir, was da gelaufen ist, zeig mir, was der Typ da abgelassen hat und dann überlegen wir da gemeinsam, wie wir da, was wir da machen. Aber ich höre davon jetzt zum ersten Mal, ja, ich war noch nie in Lippe. Ich weiß nicht, was da lokal in der Presse läuft. Dann musst du das aktiv und sagen, wir sind neuer Vorstand, ich höre da heute das erste Mal von, tut mir leid. Da muss ich mir jetzt eine Meinung zu bilden können. Und die Zeit musst du mir auch zugestehen. Der Kreisvorstand hat sich bereits vor gar nicht so langer Zeit beim Landesvorstand erkundigt und keinen Kommentar gehört. Das ist ein Fall. Das ist total scheiße. Das darf nicht so, das kann ich halt nicht. Mir tut's auch unendlich leid. Ich verstehe deine Verbosheit und deine Enttäuschung eventuell auch und so weiter. Alles kein Ding. Aber meinst du, wie es mir im letzten halben Jahr gegangen ist bei den ganzen Fällen, die ich betraut habe, wie oft ich gerne öffentlich mal auch mal was erzählt hätte oder so? Das ist ja. Und eine politische Stellungnahme ist es durchaus zu, du kannst in einer politischen Stellungnahme durchaus deine Meinung dazu sagen und sagen, dass, eine Koalition mit einer rechtsradikalen Partei bei uns keinen Platz hat. Aber du kannst nicht zu einem laufenden oder nicht laufenden Parteiausschlussverfahren eine Stellung abgeben. Und das machen auch andere Parteien nicht. Die sagen auch nicht, ob gerade ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Mitglied läuft. Die sagen, dass diese Meinung in ihrer Partei nicht zu suchen hat und dass man Maßnahmen prüft, die man ergreifen will. Aber die versauen sich doch nicht ihr eigenes Verfahren dadurch, dass sie gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen und denjenigen dann am Ende nicht loswerden. Und wenn die das bei jemandem wie Sarrazin gemacht haben in der SPD, kennen wir jetzt vielleicht doch einen der Gründe, warum der Mann immer noch SPD-Mitglied ist. Jo, das ist wirklich richtig, was der Jens da sagt. PAV an sich ist eine ziemlich heikle Sache, das geht nicht so einfach und je mehr man da in der Zwischenzeit macht und tut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das PAV scheitert. Es kann doch nicht sein, dass der Beantragende, der Kreisverband, der das beschlossen hat, 6 Monate nachdem das beschlossen wurde und weitergeleitet wurde, nicht einmal erfährt, ob überhaupt ein solches Verfahren eingeleitet ist. Doch. Da kann mir keiner erzählen, das ist eine Sache von Datenschutz. Selbst bei staatlichen Gerichten erfährst du, ob ein Verfahren läuft, möglicherweise keine Details. Doch, weil wir unser erstes Ding ja jetzt durchbekommen haben, kann ich das zumindest sagen, also die... das auch öffentlich war, die Sache mit Otter, die ist irgendwann November angelaufen letztendlich. Das ist halt langwieriger Scheiß, das ist halt leider so. Gut, dann wird uns das wahrscheinlich die nächsten interessanten Monate begleiten. Nicht auf keinen Kommentar stellen. Ich bin kein Funktionsträger der Piraten, sondern einfach Mitglied. Ich werde mich dazu äußern und auch dazu, dass es keine politische Erklärung dazu gibt. Es gibt eine politische Erklärung, das stimmt nicht, was du sagst. Es gibt zum Fall Günther Kleinpenig, Bad Salzuflen und diese Wählergemeinschaft Bietz keinerlei Aussagen. Dann mach eine vom Kreisvorstand. Die Kreismitgliederversammlung hat sich dazu bereits geäußert und erfährt nicht einmal, was jetzt damit passiert. Nein, wir dürfen es euch nicht sagen. Dann sind meine Fragen jetzt, soweit ihr dazu bereit seid, offensichtlich beantwortet. Das hat, das tut, wie gesagt, ich mach's noch einmal den Punkt, es hat nichts mit Bereitsein oder sowas zu tun. Es tut mir auch unglaublich leid. Und ich habe eine Anzahl PAVs in den letzten Jahren und Ordnungsmaßnahmen begleitet und begleite sie noch, die halt noch laufen, wo ich mich auch nicht zu äußern darf. Und was glaubst du, wenn mir teilweise für Sachen an den Kopf geworfen werden und sowas, wo ich mich auch gerne zu äußern würde. Und mir tut's auch mal für die Leute unglaublich leid. Und es ist auch nicht so, kann ich vielleicht auch mal sagen, dass es einfach auch keinen Sinn macht, oder die Sache nicht vereinfacht, wenn man unser LSG halt mit, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Verfahren zubombt und da leider ein paar Sachen auch ein bisschen erstmal hinten ein bisschen stocken bleiben. Ich will nicht sagen, dass es bei euch so ist, mehr wollte ich gar nicht sagen, aber wie gesagt, ich verstehe deine Wutentrüstung und sowas, mir tut's auch echt leid, aber ich kann dir dazu und darf dir dazu mehr nicht sagen. Ich kann dann persönlich zum Thema Schiedsgericht dann nur sagen, ich würde dem Vorstand empfehlen, zur Vorbereitung des nächsten Landesparteitages mal zu überlegen, ob nicht in diesem größten Landesverband oder zum zweitgrößten offensichtlich das Schiedsgericht kapazitätsmäßig überfordert ist, wenn Verfahren so lange dauern und ob wir nicht zwei Kammern oder sonst irgendwas brauchen, damit die Fälle schneller abgearbeitet werden. Es richtet politisch enormen Schaden an, wenn wir in der Bundestagswahl da stehen und dieser Mann stellt sich neben uns, er ist nach wie vor Mitglied. Ich würde auch mal zu bedenken geben, ob der Vorstand nicht in anderer Weise von seinem Recht und seiner Möglichkeit Gebrauch macht, Leuten, bis ein solches Verfahren gelaufen ist, die Ausübung der Mitgliedsrechte zu entziehen. Das kann er, das ist ja in einem anderen Fall so ähnlich auch passiert. Dann sind Dinge im Raum, die man auch zitieren kann. Und es ist solch ein Schaden, wie ich den gerade beschrieben habe, ein ganzes Stück reduziert. Ich gebe dir übrigens recht und ich unterstütze die Idee, eine zweite Kammer zu wählen beim nächsten LPT. Aber ich hoffe, deine Fragen sind beantwortet. Es ist möglich, ein politisches Statement im Generellen zu geben. Zu dem konkreten Fall kann man auch ein politisches Statement abgeben, aber kein rechtliches, was ein Verfahren gegen ihn betrifft. Und da möchte ich einfach um dein Verständnis werben, dass es einfach rechtliche Voraussetzungen gibt. Und an die halten wir uns. Der Tenor der Anfrage der Taz bei mir war nicht der allgemeine Erklärung des Bundesparteitags zu hören. Der Kommentar dazu, das habe ich dem Mann schon gesagt, war der, das ist typisch Piraten, ihr erklärt was allgemein und das die Rechtsradikalen dann machen. Dann sieht man, in welche Richtung die dann sowas berichten. Ja, es ist die Taz, das stimmt, die tut sowas. Ich kann ihm schlecht nach einem halben Jahr widersprechen und sagen, nein, wir tun mit Hochdruck alles. Wir können aber auch nicht gegen Recht verstoßen, weil die Taz das will. Ich habe das zur Kenntnis genommen, also offensichtlich ist dazu mehr jetzt nicht zu sagen. Leon? Ich hätte gern kurzen Ennöter, bitte gleich. Ja, sehr gerne. Das ist noch eine Wortmeldung. Ja, Leonie. Ja, Hans-Emanuel, ich würde dich bitten, da jetzt nicht gerade in der Presse gegen den Vorstand zu schießen. Hast ja gehört, die hören da zum ersten Mal davon und ich denke, das ist für alle, auch für euch vor Ort, wesentlich besser, wenn da zum Beispiel Kontakt hergestellt wird zum Vorstand oder zum Presseteam, dass da denen dann auch ordentlich erklärt werden kann, weshalb nichts gesagt werden darf und wie wir allgemein dazu stehen oder was auch immer, als jetzt zu sagen, ich habe angefragt, aber der Vorstand rückt da mit nichts raus. Also das würde den schwarzen Peter vielleicht aus eurem KV rausschieben oder so, aber insgesamt wäre das wesentlich schlechter vom Ergebnis her, denke ich, als wenn man dabei bleibt, zu sagen, welche Grundlagen es da nun mal leider auch gibt. Es ist das, was ich dazu sagen kann, wie die Piratenpartei mit solchen Fällen umgeht, von denen wir ja nun schon mehr als ein gutes Dutzend bundesweit hatten, die alle ähnlich kläglich abliefen. Dann kannst du die Aussage machen, dass wir konsequent gegen solche Menschen vorgehen in der Partei, dass es diverse Beschlüsse dazu gibt. Wir werden gegen Leute vorgehen, wenn die Beweise vorliegen und du kannst nur keine Aussage machen zu einem akuten Verfahren gegen diesen Menschen. Ich weiß nicht mal, ob es ein Verfahren gibt. Insofern kann ich keinem sagen, es wird konsequent gegen vorgegangen. Ja, wie auch immer. Daniel, du wolltest ein NÖ-Teil. Ja, wir haben noch zwei Punkte auf der Liste. Sollen wir den jetzt machen, den NÖ-Teil, und dann weiter oder erst fertig machen? Erst fertig. Ich dachte nur an Claudia, dass sie schon mal den vorformulieren könnte. Wenn du mal schaust, das habe ich schon getan. Mir fehlt nur noch die Begründung. Ja, die Besprechung personenbezogener Daten. Geht es um PAVs? Möglicherweise. Gut, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ein Sachstandsbericht von Ali bezüglich Gezi Mask. Ja, also, die türkische Piratenpartei hat sich wieder bei uns gemeldet und hatte gefragt gehabt, ob wir denn nicht jetzt schon einen kleinen Teil der Masken ihnen zukommen lassen können. So wie wir das heute erfahren haben, können wir leider die Masken von Deutschland aus nicht in die Türkei senden, weil die Zollformalitäten mindestens 4 Wochen dauern würden. Jetzt hat aber abgerecht bei der Firma 3M angerufen, die Masken vertreibt, die auch 2 Firmen in der Türkei hat, dass sie die Masken vor Ort an die Piraten verkaufen würden. Und das, obwohl sie nur an Geschäftskunden normalerweise verkaufen. Aber die deutsche Firma hat sich zumindest hier dafür bereit erklärt. Wir werden jetzt das Geld an die Piratenpartei in der Türkei überweisen und die können sich dann bei der Firma 3M direkt diese Masken dann kaufen mit Kohlefiltern. Weil, wie ihr ja merkt, die Spannungen existieren dort immer noch. Es gibt immer noch Demonstrationen und wir können da einfach 4 Wochen nicht warten. Deswegen werden wir jetzt schon vorab 600 Euro überweisen. Das reicht für über 100 Masken und schauen dann eben noch, ob was dazu kommt. So als Zwischenbericht für diejenigen, die bisher was gespendet haben. Vielen Dank, Ali. Geil, geil, echt geil. Ja, also ich muss da besonders die Arbeit von Artgerecht erwähnen, weil beziehungsweise loben. Er hat wirklich sehr viel telefoniert und wirklich auch die meiste Arbeit abgenommen, also die ganzen Formalitäten, und da muss ich ihn echt loben. Der Typ ist der Knaller. Gut, das war's als Zwischenbericht, wenn es keine Fragen gibt. Vielen Dank, Ali, für den Bericht. Halt uns weiter auf dem Laufenden, bitte. Gerne. Dann habe ich noch einen letzten Punkt unter Sonstiges, und zwar eine Prism-Demo. Am 22.06. wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, also ich habe noch nicht die endgültige Genehmigung von der Polizei Düsseldorf bekommen, das steht dem noch im Weg, eine Demo gegen Prism geben mit einem hoffentlich großen Demonstrationsbündnis. Ich habe heute Kontakt aufgenommen mit einigen Kontaktleuten von Blockupy Düsseldorf. 22.06. Danke. Habe mit Leuten von Blockupy Kontakt aufgenommen, mit den jungen Grünen, mit der Linken und allen NRW-Hackerspaces. Morgen werden noch die Asten dazukommen und Gewerkschaften. Es soll ein möglichst großes Demonstrationsbündnis werden. Das Ganze startet, also ihr könnt euch dann die Uhrzeit und das Datum schon mal vormerken. 22.06. Treffen ist auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Düsseldorf. Das Ganze, das Treffen startet um 12.30 Uhr und der Demonstrationszug soll starten um 13.37 Uhr und enden auf dem Platz vor dem amerikanischen Generalkonsulat. Und ich versuche bis dahin auch noch den Generalkonsul zu erreichen, ob er zu einer Stellungnahme bereit ist und sich den Protestierenden stellen würde. Ich habe schon mit der Fraktion gesprochen. Es werden wahrscheinlich Fraktionsleute auch eine Rede halten, also Abgeordnete, welcher steht noch nicht fest. Da ja auch ein Antrag zu Prism diese Woche von der NRW-Fraktion gestellt wird, wird in der Pressemitteilung zu dem Antrag ebenfalls die Demo mitgeteasert. Und erwähnt, um Werbung für uns zu machen. Das Ganze ist auch in engem Kontakt mit der Wahlkampforga, damit die das auch noch verbreiten können. Es sind einige Aktionen schon geplant. Ich bin dankbar immer für Input. Wenn ihr noch welchen habt, schreibt mich an. Wenn ihr noch irgendwelche Leute habt, die da drauf, wo ihr sagt, da ist noch eine Interessensgruppe, die könntest du auch noch anschreiben. Schreibt mir bitte eine E-Mail an meine Piratenpartei-E-Mail-Adresse, damit ich auch diese Leute noch kontaktieren kann. Mit dem Slash habe ich ebenfalls Kontakt aufgenommen, der die ganzen Drosselcom-Sachen organisiert hat. Es wird auch ein Facebook-Event dazu geben. selbstverständlich, das Facebook-Event wird vertrieben, unter anderem verbreitet, gespreadet, unter anderem von einigen Leuten, die auch bei der Monsanto-Demo dabei gewesen sind. Die Leute, die da jetzt sich bereit erklärt haben, mit uns zusammenzuarbeiten, haben immerhin es geschafft, bei der Monsanto-Demo circa 800 Leute zu mobilisieren. Unser Ziel ist, so viele wie möglich zu kriegen. Verbreitet das bitte in euren Filterbubbles. 22.06. 12.30 Uhr Treffen Konrad Adenauer Platz, um den Amis und der Welt zu sagen, was wir von Prism halten. Nämlich ungefähr das Gleiche, was wir von ACTA gehalten haben. Etwa gar nichts. Seid dabei. Und ja, das Krähennest wird auch mit dabei sein. Du sagst jetzt, alle sollen das machen, aber du hast gerade gesagt, du hast noch keine Genehmigung, oder? Der Herr vom Polizeipräsidium meinte, das wäre eine reine Formsache. Okay. Ich bin da einfach mal guter Dinge, dass das genehmigt wird. Eine reine Formsache ist eine Einkesselung auf einer Blockupy-Demo auch. Ja, das stimmt. Gut, sind... So, Antrag, NÖ oder was? Hast du noch Fragen dazu? Hat jemand noch Fragen zu dem, was gerade gesagt worden ist? So, es gibt zwei im Sprecherraum. Ja, habe ich gesehen. Das ist zwei. Danke, Ali. Goxi und Pepimite, wobei Pepimite sich als erster schon im Chat gemeldet hat. Ja, lasse ich den Vortritt. Seid mir gegrüßt. Ich spreche mal gerade für das Piratenbüro Leverkusen. Folgendes, diesen Samstag findet von 12.30 Uhr bis 15 Uhr eine vom Beamten, Deutschen Beamtenbund Köln organisierte Demonstration statt, hier in Leverkusen-Opladen, in der der DBB Bürgergewerkschaften und Unternehmer aufruft, gegen Rassismus und Ausgrenzung zu demonstrieren. Hintergrund ist die Teilnahme von Pro Köln beim diesjährigen CSD. Und wir sind dort noch etwas, wie soll ich sagen, rar besetzt. Ich wäre froh, wenn ihr das weiter verbreiten könntet und gegebenenfalls auch vorbeikommen könntet. Ich habe euch, beziehungsweise ich sende euch gerade einmal zwei Links der... Magst du noch kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, für die Aufzeichnung und die Leute, die das hören, Treffpunkt und Uhrzeit nochmal sagen? Kann ich gerne machen. Demo-Start ist 12.30 Uhr, Bahnhof Leverkusen-Opladen. Kommt man von Düsseldorf und Köln eigentlich relativ gut hin. Super, und ansonsten haben wir da einen Link ins Protokoll übernommen. Das ist perfekt, dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Ich gehe wieder runter. Vielen Dank. Goxi, du bist dran. Ja, Herr Lötz, allerliebste Claudia, an dich schon mal die Bitte, das Ticket 82264 aufzurufen und in das Protokoll einzupflegen. In der Zeit kann ich weitermachen. Es gab ja letzte Nacht Verwirrungen um die Verteilung der Plakate. Zu Einzelnen will ich hier gar nichts sagen, wie da was gelaufen ist. Zudem wird gleich gefragt. Entschuldigung, kann ich bitte, nicht. Bitte. Nee. Ich bin im Vorstand, kannst du kann nicht. Ich nicht. No permission to view ticket. Ja, soll jetzt ganz fies sein und einfach sagen, die Sachen kamen zu spät rein. Ja. Nee, ihr hattet offiziell erst morgen Sitzung laut Wiki. Und im Wiki ist jeder Edit nachreichbar. Nee, ja, das Wiki war mein Fehler. Vorstandsportal, ne? War das, oder? Irgendjemand hatte bei der letzten Sitzung gesagt, es wäre der 14. und ich habe es nicht überprüft. Insofern mein Fehler. Ist auch egal. Der Antrag wird gleich behandelt. Also der Punkt ist, der Verteilungsschlüssel stimmte nicht und der richtige wird so schnell wie möglich veröffentlicht. Genau darum ging es mir. Es bringt nichts, irgendeinen Schlüssel zurückzuhalten, weil man befürchtet, dass irgendwelche Kreise falsche Zahlen melden, weil sie dann irgendwie benachteiligt werden könnten. Bitte macht vorher eindeutig klar, so und so läuft der Verteilerschlüssel, damit da gar keine Ungereimtheiten mehr existieren. Machen wir doch, klar. Logisch. Haben wir heute schon drüber gesprochen? Eben, haben wir doch schon drüber gesprochen. Wir haben sogar erste Zahlen schon genannt, ganz am Anfang. Und die anderen kommen hinterher. 328 pro Kreis, hatte ich ausgerechnet. Genau, 328 plus X für jeden Kreis. Das ist schon mal eine Ansage, wo man mit leben kann. Danke. Gerne. Was denn du, Goxi? Du bist doch immer mit dabei, von vorne an. Was hab ich? Du bist doch immer bei jeder Vorstandssitzung von Anfang an dabei. Wo warst denn? Ja, ich wollte es nur noch mal klar herausstellen, was jetzt jedem Kreis minimal zusteht, damit nee, ja gar keine Diskussionen mehr aufkommen. Dann rede du auch nicht nur Kreis, dann sag Wahlkreis, weil Kreis kann auch anders Kreis sein. Im Wahlkreis, Entschuldigung. Alles klar. Sind noch Fragen zu diesem Thema oder ist deine Frage erstmal geklärt, Goxi? Die ist erstmal und wahrscheinlich für immer geklärt. Super. Dankeschön. Jetzt bitte ich noch um Behandlung von Ticket 82264. Ich kann es ja kurz vorstellen. Goxi würde sich gerne wünschen, dass wir den Antragsstatus behandelt abschaffen. Abgelehnt. Ich würde sagen, wir erklären diesen Antrag als behandelt, oder? Ja, behandelt. Paki, du bist böse. Also kurz als Erklärung, es gibt Anträge, die sich nicht auf Finanzen beziehen oder sonst was, wo uns einfach eine Frage als Antrag gestellt wird. Da könnten wir natürlich hingehen und diese Anträge ablehnen, weil es keine ordentlichen Anträge an uns sind. Aber für solche Anträge, die keine sind, weil uns bloß eine Frage gestellt wird, brauchen wir trotzdem eine Möglichkeit, wie man damit umgehen. Und dafür gibt es den Status behandelt. Habe ich das richtig erklärt? Hast du. Ja. Total. Das heißt, wenn ich keine Frage stelle, sondern einfach meinen Namen in den Antrag schreibe, steht dann da Paki behandelt? Ja, kannst du aber nicht bei der Krankenkasse abrechnen. Okay, steht ja auch nicht wie behandelt, hast du recht. Ein bisschen gut, Spaß muss auch sein. Sind sonst noch Fragen? Sonst würde ich nämlich den öffentlichen Teil schließen, in den nicht öffentlichen Teil übergehen. Ja. Und ja, euch noch einen schönen Abend wünschen. Wir müssen erstmal abstimmen, ob wir nicht öffentlichen wollen. Stimmt. Und einen neuen Termin festlegen. Und das auch noch. Ja, aber noch zu. Also aus dem Zuhörerraum gibt es keine Fragen mehr. Ich sehe gerade, dass Birsen auch noch auf ein Ticket aufmerksam macht. 81729. Mal kurz einer reingucken. Ist das der Kreiswahlvorschlag? Dann kann ich nur sagen, ja, die Unterlagen habe ich, liegen mir vor. Nee, ist es nicht. Okay. Können wir erst noch kurz die Abstimmung machen? Ja, genau. Abstimmung für einen nicht öffentlichen Teil. Ali. Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten. Jo. Daniel. Jo. Maja. Aber ja. Paki. Jo. Und die liebe Sarah. Dafür. Einstimmig wurde der nicht öffentliche Teil angenommen. Nächste Vorstandssitzung wäre dann nächste Woche Donnerstag, nicht Freitag und auch nicht Mittwoch. Bei Samstag seid ihr auch schon soweit. Also nächste Woche Donnerstag um 20.30 Uhr. Sagst du mal bitte das Datum. 20. Genau, Donnerstag, der 20. wäre die nächste Sitzung. Claudia, wenn du den jetzt auf den 21. legst, die Vorstandssitzung, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir auf dem Sommerfest unsere Vorstandssitzung machen. 20. Geil. Ist aber auch doof, da hat meine Mutter Geburtstag. Dann lad die ein. Das wird sie nicht tun. Gut, hat jemand inzwischen das Ticket rausgesucht? Ja, das ist eigentlich nur eine Frage, die Herr Carsten beantworten sollte. Wenn du mir sagst, worum es geht. Kann der Kreis Recklinghausen ein Fallpavillon bekommen? Wenn ja, was hat er hierfür zu tun? Nein, kann er nicht mehr, seitdem wir eben die Firewall gekauft haben. Außer er sammelt Spenden dafür und bezahlt das Ding. Dann kann er natürlich so einen haben und im P-Shop bestellen. Nein, kann er nicht im P-Shop. Bist du wahnsinnig? Nein. Kann er bei dir bestellen? Ja, ja, wir holen den schon. Also der Unterschied ist jetzt einfach, wenn der Kreis Recklinghausen diesen Pavillon aus Spenden finanziert, dann kann ich den gerne bestellen. Das mit den Infostarter-Sets haben wir in dieser Vorstandssitzung gerade ein bisschen nach hinten geschoben, weil wir offeriert haben, dass wir leider ein bisschen nackig bei der Firewall sind. Haben die jetzt gar keinen in Recklinghausen? So, darf ich mich kurz melden? Grüßt euch. Der Yoshi-Bär meldet sich. Ja, wir haben ein Ding, was, glaube ich, noch durch Taser und sonstigen Klebemitteln zusammengehalten wird, ja. Hat auch wahrscheinlich schon viele Infostände und Wahlkämpfe hinter sich. Und sollte mal modernisiert werden. Grüß dich übrigens, Wesen. Mein Vorschlag wäre, als Alternative, wir zapfen das VKV-Konto an. Solltet ihr wieder erwarten, Geld locker machen für weitere Infostände, kriegen wir das Geld zurück. Damit wären wir wahrscheinlich alle einverstanden. Könnt ihr dazu einen Antrag formulieren? Zu nächster Woche? Ja. Claudia fragt gerade nochmal nach der Ticketnummer. Ist Daniel? 81729. Ihr könnt euch das auch einfach machen und das jetzt einfach diesen Antrag so weit umformulieren, dass wir das dann so machen möchten. Nee, ihr könnt doch einfach einen, also wir können jetzt einen VKV-Antrag für euch stellen. Quasi, sind denn außer Birsen und dir noch jemand aus dem Kreis Recklinghausen da, weil wir zwei Unterstützer brauchen? Oh. Schreibt den VKV-Antrag, der ist in 2 Tagen im Umlauf durch. Eben, wir müssen den ja nicht in einer Vorstandssitzung beschließen. Gut, dann lassen wir uns aber die Option, falls ihr Geld beschließen solltet, möchten wir dann, ne, davon partizipieren, genau, und so weiter. Genau, schreibt das mit rein und dann, ja, passt halt. Soweit ich weiß, müssen es insgesamt 3 Unterstützer und davon 2 aus dem VKV sein. Eben, und deswegen Mirsen und Yoshibär sind die 2 aus dem VKV und der Vorstand könnte dann der 3. sein. Okay. Dann danke ich schon mal. Bitte, bitte. Dann danke ich und wir denken auch an unsere Kandidatenplakate, die wir dann auf dieser Weise wahrscheinlich auch einreichen. Okay, danke. Gut, dann sind noch weitere Fragen. Darf ich einen Meme machen mit Carsten, wo drauf steht, nicht im P-Shop? Ja. Großartig. Oh, freue ich mich drauf. Ich werde es spreaden. Bitte ein Plakat draus machen. Gut, oder dann besser noch dem P-Shop-Tom schicken. Bedanke ich mich bei allen Anwesenden für das Interesse an der Vorstandssitzung. Schließe damit den öffentlichen Teil um 22.38 Uhr und wir begeben uns in den nicht öffentlichen Teil und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.